S2 Hörspiel. Hallo, Robert Bristol? Hallo? Wer spricht? Hören Sie? Wer spricht? Mrs. Bristol ist im Badezimmer. Man hat ihr eine Spritze gegeben und sie in die Badewanne gelegt. Bitte helfen Sie ihr. Rasch, sonst ertrinkt sie. Wo ist das Bad? Wo ist das Bad? Auf der anderen Seite. Durch die Diele. Schnell, Eric! Eve! Eve, ich bin's, Robert! Eve! Bist du da? Die Tür ist abgeschlossen. Aufbrechen, los! Was ist denn passiert, Robert? Morgen wohnt hier ein Arzt im Haus. Ja, Dr. Underdown im zweiten Stock, aber ich weiß nicht, ob der zu Hause ist. Holen Sie ihn und sagen Sie ihm, dass es dringend ist. Bitte sehr, Mr. Bristol. So kriegst du die Tür nie auf. Geh weg, ich trete sie ein. Also, nochmal! Komm, lass mich mal. Komm hier jetzt zusammen, ja. Ist sie ohnmächtig? Stell das Wasser ab. Den Bademantel. Komm rasch. Und jetzt die Arme. Vielen Dank, Bob. Keine Ursache. Robert. Komm, ruh dich aus. Du kannst mir die Geschichte später erzählen. Da gibt's nicht viel zu erzählen. Es ging alles sehr schnell. Ich war am Telefon. Also wenn schon, dann fang von vorn an, Eve. Von vorne beginnt es mit der Zeitung. Mit der Zeitung? Ja, als ich heute Morgen meine Zeitung von der Matte an der Haustür aufhob, entdeckte ich auf der Titelseite das Bild von Barry Nelson. Barry Nelson, das ist ein Freund von mir. Den hat man gestern Nacht überfallen und völlig zusammengeschlagen. Ja, über Nelson weiß ich Bescheid. Erzähl mir lieber von dir. Jemand hatte was auf die Zeitung gekritzelt, quer über Barrys Bild. Sieh es dir an. Das könnte auch Ihnen passieren. Seien Sie vorsichtig. Hast du eine Ahnung, wer das geschrieben hat? Nein. Die Handschrift und der grüne Filzschreiber sind dir unbekannt? Sieht wie die Schrift einer Frau aus. Ja. Zuerst habe ich die Warnung nicht weiter ernst genommen. Als ich aber dann die Einzelheiten las, als mir klar wurde, wie grauenhaft sie Barry zugerichtet hatten, da bekam ich Angst und rief dich an. Ja, gut, dass du das getan hast. Gerade als ich den Hörer auflegte, hörte ich, wie die Wohnungstür geöffnet wurde. Ich drehte mich um. Und da standen zwei Männer in der Diele. Weiter, ja? Sie verlangten den Brief, den Louis mir gegeben hatte. Ich sagte, ich hätte ihn nicht mehr. Ich hätte ihn dir gegeben, aber das wollten sie mir nicht glauben. Sie zwangen mich, morgen anzurufen. Und ihm zu sagen, du seist im Begriff auszugehen. Ja, Robert. Ja, das hat er mir erzählt. Und dann? 10 Minuten lang haben sie mich ausgefragt. Über den Brief? Ja, immer über den Brief. Ich dachte, sie hören nie wieder auf. Was sollte ich schon machen? Ich habe geschworen, dass du den Brief hast. Schließlich zog der eine eine Spritze aus der Tasche, er hielt sie mir unter die Nase, damit ich die Nadel sehe, der andere hielt mich fest. Ich muss sehr schnell ohnmächtig geworden sein. Würdest du die Männer wiedererkennen? Ja, natürlich, ich würde sie wiedererkennen. Na gut. Würden Sie mich mit Mr. Rolf Winter verbinden? Hier spricht Kommissar Bristol von Scotland Yard. Ich weiß nicht, ob Mr. Winter zu sprechen ist. Na, versuchen Sie es mal. Hallo? Mr. Winter? Ja, am Apparat. Mein Name ist Bristol. Robert Bristol. Ich glaube, Sie kannten meinen Bruder von... Aber ja, natürlich, ja. Oh, hat mir schrecklich leid getan, Mr. Bristol. Die Sache mit Ihrem Bruder. Ja. Ja, hören Sie, ich habe den Fall zu bearbeiten, Mr. Winter, und ich könnte mir denken, dass Ihre Hilfe dabei sehr nützlich wäre. Meine Hilfe? Oh, wenn ich kann, helfe ich selbstverständlich gern, Mr. Bristol, aber ich wüsste... Zunächst könnten Sie mir vielleicht einmal über den Brief Auskunft geben. Über welchen Brief? Über den Brief mit der Fotografie. Entschuldigen Sie vielmals, Mr. Bristol, aber bis jetzt verstehe ich überhaupt nichts. Dann darf ich eventuell heute Nachmittag einmal bei Ihnen vorbeikommen, um es Ihnen zu erklären. Ja, aber natürlich, wenn Sie glauben, dass es einen Sinn hat, ich stehe Ihnen gern zur Verfügung, natürlich, jederzeit, nach 4. Also 16:30. Ja, das passt mir ausgezeichnet. Vielen Dank, Mr. Winter. Freue mich sehr. Würden Sie einen Augenblick hier wachen, Inspektor? Hier auf dem Gang, Schwester? Bitte. Wie geht es, Nelson? Eigentlich viel besser, als wir erwartet haben. Dr. Casey ist mit dem Befinden von Mr. Nelson sehr zufrieden. Im Augenblick ist Mrs. Nelson bei ihrem Mann, aber ich glaube, dass sie bald wieder geht. Ich wusste gar nicht, dass Barry Nelson verheiratet ist. Aber Inspektor, schon seit 2 Jahren. Das stand doch in allen Zeitungen. Sie ist Dänin. Eine hübsche junge Frau. Aber er lebt für sich allein. Ich war heute Morgen in seiner Wohnung in Chelsea. Ich glaube, ich habe den Mantel hier gelassen. Da drüben hängt er, Mrs. Nelson. Danke. Darf ich Ihnen helfen? Oh, vielen Dank. Ich sage Mr. Nelson, dass Sie da sind, Inspektor. Bitte sehr. Mrs. Nelson, mein Name ist Daly. Ich bin von Scotland Yard. Ob ich Ihnen vielleicht ein paar Fragen über Ihren Gatten stellen dürfte? Das tut mir leid, ich muss um 12 Uhr... Nur 5 Minuten, Mrs. Nelson. Was wollen Sie denn wissen? Also dieser Vorfall gestern Abend, ich möchte natürlich gern wissen, wer dahinter steckt. Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Es ist mir auch unverständlich, wer derart gemein sein kann. Wie ich höre, Mrs. Nelson, leben Sie von Ihrem Gatten getrennt? Hatten Sie Streit? Nein. Warum haben Sie sich dann getrennt? Muss ich Ihnen meine persönlichen Angelegenheiten auseinandersetzen, Inspektor? Im Augenblick sind Sie noch in keiner Weise verpflichtet, mir etwas zu sagen, was Sie nicht zu sagen wünschen. Erlauben Sie mir jetzt zu gehen? Selbstverständlich. Was schön wäre, ich will Ihnen glauben, dass Sie so zu dem Geld gekommen sind, obwohl es recht unglaubwürdig klingt. Es klingt da unglaubwürdig, Inspektor. Sie wollen mir einfach nicht glauben. Wenn Sie mir erstmal die Wahrheit sagen, glaube ich Ihnen auch. Ich habe Ihnen die Wahrheit gesagt. Ich habe das Geld beim Pokern gewonnen. Fragen Sie doch meinen Manager. Also lassen wir das Geld, reden wir lieber von dem Gürtel, beziehungsweise von der Gürtelspange, der Schnalle des Gürtels. Den Gürtel habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Wie der in meine Garderobe kam, ist mir schleierhaft. Absolut. Danke, Barry. Hoffentlich geht's Ihnen morgen wieder besser. Was soll denn der ganze Quatsch? Wollten Sie was sagen? Da verbimsen mich zwei Ganoven, bis mir Hören und Sehen vergeht. Lassen auch noch meine Brieftasche mitgehen und die Polizei schert sich um nichts als um einen lausigen Gürtel. Der Gürtel war aber in Ihrer Garderobe. Das haben Sie mir jetzt schon 10-mal gesagt. Was haben Sie denn mit dem dämlichen Gürtel? Waren Sie noch nie in einem Nachtlokal? Da schwirren Dutzende von Bienen herum, von Jüngeren und Älteren. Wahrscheinlich hat sich eine in meiner Garderobe eingenistet und das Ding da liegen lassen. Die jungen Damen habe ich bereits verhört, jede einzelne. Aber keine hat den Gürtel je gesehen. Und ich erst recht nicht. Also gut. Moment! Ja? Sagen Sie mir jetzt endlich, was das Ganze soll. Der Komponist Louis Bristol ist ermordet worden. Seine Leiche lag in dem Modeatelier La Boutique, das seiner früheren Frau gehört. Und? In seiner Manteltasche befand sich ein Gürtel. Genauso einer, wie wir ihn bei Ihnen gefunden haben. Was? Der gleiche Gürtel? Ja. Aha. Ich will Ihnen was erzählen, Inspektor. Sie kommen ja sowieso dahinter. Ich kenne Mrs. Bristol, die Besitzerin von La Boutique. Sind Sie mit ihr befreundet? Nein, befreundet nicht. Ich kenne sie so en passant. Was Sie nicht sagen? Flüchtig. Seit wann? Seit einem halben Jahr vielleicht. Karl May, mein Manager, ist mit ihr befreundet. Sie hat ihm von mir vorgeschwärmt und wollte mich kennenlernen. Haben Sie Ihren früheren Mann noch mal getroffen? Den Golden Girl Bristol? Ja. Nein, nie. Der soll ja immer viel Erfolg gehabt haben, als Komponist und bei Frauen. Wer hat Ihnen das gesagt? Karl. Der konnte Louis Bristol übrigens nicht ausstehen, ums Verrecken nicht. Oh, das hätte ich wohl lieber nicht sagen sollen. Wann haben Sie Mrs. Bristol zum letzten Mal gesehen? Vor 14 Tagen. Da hat Karl sie mit in den Club gebracht. Und ausgerechnet heute wollten wir alle zusammen Mittagessen. Aber dann konnte Karl nicht. Naja, und ich kann ja jetzt erst recht nicht. Und Mrs. Bristol ebenso wenig. Wieso? Sie ist zurzeit nicht besonders wohlauf. Sehen Sie zu, Barry, dass Sie bald wieder auf den Beinen sind. Essen Sie nicht zu viel. Denken Sie an Ihre Fans. Verziehen Sie sich. Mrs. Catherine Hauptmann aus Venedig wird gebeten, sich in der Schalterhalle am Informationsstand einzufinden. Was machst du denn mit mir? Catherine, ich dachte schon, ich hätte dich verpasst. Ich konnte keinen Parkplatz finden. Das Flugzeug hat eine halbe Stunde Verspätung. Wie geht's denn? Auch soweit ganz gut. Ich dachte, Freddy wäre vielleicht mitgekommen. Ja, wollte er auch, aber das habe ich ihm ausgeredet. Was soll er schon? Er kannte Louis ja kaum. Außerdem hat er unheimlich viel zu tun im Augenblick. Und bei so einem Anlass bin ich auch viel lieber allein. Dort rechts. Hm? Wie geht's, Eve? Wie hat sie es denn aufgenommen? Seid ihr dahinter gekommen, was Louis in der Boutique gesucht hat? Gib mir deinen Koffer. Ich erzähl dir alles im Auto. Komm gleich. Ich verstehe einfach nicht, wie Louis zu meinem Gürtel gekommen ist. Was wollte er damit? Ja, das wissen wir noch nicht. Wann hast du das Kleid eigentlich gekauft, Catherine? Ach, vor anderthalb Jahren etwa. Irgendwas kaufe ich eigentlich immer bei Eve, wenn ich in London bin. Sie hat es mir gezeigt und... Nein, du, halt mal, das stimmt nicht. Diese junge Belgierin hat es mir vorgeführt. Eve war gar nicht da. Hieß sie Simone? Simone Dupré, hübsch, etwa 20, 22... Das weiß ich nicht. Ich war von dem Kleid hingerissen. Hab's auf der Stelle gekauft. Und dann hast du den Gürtel gleich verloren? Ich glaube ja. Aber gemerkt habe ich es erst viel später. Wie kam denn das? Ach, es war ein Sommerkleid. Und kaum hatte ich es gekauft, wurde es kälter. Da konntest du es also überhaupt nicht anziehen. Nein, nein, erst Wochen später. Bis dahin hing es im Schrank. Und als ich es schließlich rausholte, fehlte der Gürtel. Aha. Könnten wir nicht gleich zu Eve fahren? Ich möchte sie sehen. Natürlich, wenn du meinst. Ich bringe dich zu Eve in die Wohnung und hole dich dann später wieder ab. Ich muss jetzt dringend in die Boutique und mit Pearl Mortimer sprechen. Danach habe ich noch eine Verabredung. Aber so gegen 5:30 bin ich bestimmt bei euch. Ich will Ihnen keine Schwierigkeiten machen, Robert, aber Inspektor Daly hat mir heute Morgen genau die gleichen Fragen gestellt. Das glaube ich Ihnen gern, Miss Mortimer. Pearl, bitte. Ach ja, Pearl. Was wollen Sie von mir hören? Ich weiß lediglich das, was Eve mir erzählt hat. Und was hat... Entschuldigung. La Boutique. Wie bitte? Tut mir leid. Wir haben die Nummer 3624... Na sehen Sie. Also, was hat Eve Ihnen erzählt? Alles. Von den beiden Rowdies und von dem Anruf im letzten Augenblick. Von dem Brief an diesen Winter mit ihrer Unterschrift. Von dem Foto mit der Ansicht des Salons. War Ihnen der Name Winter vorher schon bekannt? Ja. Karl May hat ihn irgendwann erwähnt. In welchem Zusammenhang? Weiß ich nicht. Karl May ist ein Freund von Eve, nicht wahr? Ja. May und Barry Nelson sind beide mit ihr befreundet. Warum, habe ich nie begriffen. May ist ein Snob und auch noch gehässig, wenn es drauf ankommt. Außerdem hält er sich für unwiderstehlich. Barry ist harmloser, ein Halbstarker, dem sein Erfolg zu Kopf gestiegen ist. Im Augenblick tut er mir leid. Das hat er nun auch wieder nicht verdient, dass man ihn so zurichtet. Karl May hat Eve neulich Abend angerufen, als ich gerade bei ihr war. Das tut er öfters. Was ist er eigentlich von Beruf? Besitzer des Severander Clubs. Außerdem ist er Manager von 3 oder 4 Popgruppen. Hardy Nelson managt er auch. Und Nelson verdient so, dass es sich rentiert. Oh, das kann man wohl sagen. Die 10%, die May an ihm hat, würden mir bereits genügen. Aber sonst möchte ich von dem Kerl nichts geschenkt haben. Dann ist May also auch wohlhabend, ja? Ohne Zweifel. Hat sich gerade ein Haus am Eaton Square gekauft. So. Eve hat Ihnen auch von der Fotografie erzählt, sagten Sie. Jawohl. Sehen Sie sich die Aufnahme mal an. Eve sagt, Sie haben sie machen lassen. Ja, und vervielfältigen. Die auch? Wo haben Sie denn die her? Wie viele Aufnahmen wurden gemacht? 10 oder 12. Die 2 besten haben wir dann abziehen lassen und... Und? Wir wollten sie verschicken. Als Reklame? Natürlich. Wir sind von der Idee dann wieder abgekommen und haben die Fotos weggeworfen. Weggeworfen. Naja, dann wäre es ja immerhin denkbar, dass Sie auf diesem Weg in unbefugte Hände gekommen sind. Wer sollte ein Interesse an diesen Aufnahmen haben? Aber denkbar wäre es natürlich. Denkbar? Allerdings, wie Ihr Bruder an so ein Foto kam, ist mir schleierhaft. Es sei denn, Eve hat es ihm geschickt. Guten Tag, Miss Mortimer. Oh, guten Tag, Mrs. Whiting. Würden Sie mich jetzt entschuldigen? Aber natürlich. Und vielen Dank, Pearl. Sie haben mir wesentlich weitergeholfen. Tatsächlich? Dann geht's wohl bergab mit mir. Für meine Hilfsbereitschaft bin ich im Allgemeinen nicht berühmt. Auf Wiedersehen. Was kann ich für Sie tun, Mrs. Whiting? Ich habe bereits angerufen, dass ich heute vorbeikommen würde, wegen des Sommerkleides, das ich letzte Woche gekauft habe. Es sitzt nicht recht ohne Gürtel. Sind Sie soweit? Ja, Mr. Winter. Sie brauchen nur noch zu unterschreiben. Mr. Bristol kommt gerade herauf. Der Portier hat angerufen. Lassen Sie uns 10 Minuten allein und dann befreien Sie mich von ihm, Betty. Wie üblich. Ja. Da unten fehlt noch Ihre Unterschrift. Hier. Herein. Mr. Bristol? Ja. Freut mich, Sie kennenzulernen. Meine Sekretärin Betty Lane. Tag. Wo steckt übrigens meine Frau Betty? Sie macht Besorgung und sie wollte gegen 5 wieder hier sein. Na schön. Kommen Sie, Mr. Bristol. So, nehmen Sie Platz, Mr. Bristol. Tja, wenn meine Frau einen Laden betritt, dann denken alle gleich, sie will den ganzen Betrieb aufkaufen. Ein Martini? Nein, danke. Wirklich nicht? Nein, danke. Aber Sie haben nichts dagegen, wenn ich mir einen mache. Bitte. Danke. Ja, ich habe wirklich mit Entsetzen vom Tod Ihres Bruders gelesen. Hat die Polizei schon einen Verdacht? Nein, das kann man doch wohl kaum erwarten. Immerhin, ich dachte, Sie könnten uns etwas weiterbringen. Ich? Mit dem größten Vergnügen. Aber ich wüsste wirklich nicht, wie. Ich kannte Ihren Bruder ja kaum. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich ihn nur 2-mal gesehen. In San Francisco? Ja. Davon hat er mir erzählt. Besonders von der Geburtstagsparty. Ja, danke, danke. Hatten Sie bei der Party Gelegenheit, mit Louis zu sprechen? Aber ja, natürlich. Wir haben uns lange über Hollywood unterhalten und über sein Golden Girl. Also wirklich ausgezeichnet, was er da komponiert hat. Zum Wohl. Ihr Bruder war ein interessanter Mann, Mr. Bristol, und sehr, sehr charmant. Ja, das ist nicht zu leugnen. Nach der Party im Mark Hopkins, haben Sie ihn nie wieder gesehen? Leider nicht. Aber jetzt möchte ich Sie auch etwas fragen. Bitte? Sie erwähnten doch heute Morgen am Telefon einen Brief und eine Fotografie, wenn ich mich nicht täusche. Ja, kurz bevor er ermordet wurde, gab Louis seiner geschiedenen Frau einen Brief. Er war an Sie adressiert. An Ihre Adresse im Mark Hopkins in San Francisco. Was, an mich? Ja. Ah. Er bat Eve, Mrs. Bristol, seine geschiedene Frau, ja, falls ihm etwas zustoßen sollte, den Brief gleich abzuschicken. Na ja, und? Nach dem Mord nahm ich den Brief an mich und öffnete ihn. In dem Kuvert, hier, war dieses Foto. Sonst nicht? Doch. Ein Zettel. Hier, lesen Sie. Louis hat mir von dem Beiliegenden erzählt. Falls ich den Mund halten soll, würde ich Ihnen empfehlen, seine Anweisungen genau... Das haben ja Sie geschrieben. Nein, das ist Louis' Handschrift. Und er hat mit meinem Namen unterschrieben. Und wozu? Was ist das überhaupt auf der Aufnahme? Ein Laden. Ein Modesalon am Marshall Square. Und warum schickt mir Ihr Bruder die Fotografie eines Modesalons? Genau das hoffte ich von Ihnen zu erfahren, Mr. Winter. Bedauere. Also den Brief hat er Mrs. Bristol gegeben, sagen Sie. Ja, warum hat er ihn denn nicht selbst eingeworfen? Er hatte vor, nächsten Montag nach Hollywood zurückzufliegen. Vermutlich wollte er ihn erst nach der Abreise abschicken. Ja, schön, aber warum? Das ist die Preisfrage, Mr. Winter. Ich wollte, ich wüsste die Antwort. Ja, nachdem Sie ganz offensichtlich noch nie von der Boutique am Marshall Square gehört haben, können Sie mir ja auch wohl kaum weiterhelfen. Ja, Sie sind ein vielbeschäftigter Mann, Mr. Winter. Ich möchte Sie nicht unnötig aufhalten. Ich sag Ihnen etwas. Erkundigen Sie sich doch mal in dem Kleidersalon. Die Besitzer, die müssten doch... Die Besitzerin des Ladens ist Mrs. Bristol. Seine frühere Frau. Entschuldige, Rolf. Ich wusste nicht, dass du besuchst. Ja, komm ruhig rein, Virginia. Das ist Mr. Bristol, meine Frau. Guten Tag, Mrs. Winter. Freut mich, Sie kennenzulernen. Guten Tag. Sie kannten meinen Bruder doch wohl auch. Ihren Bruder? Ja, Louis Bristol. Tut mir leid. Aber Liebling, stand doch in allen Zeitungen, Louis Bristol. Erst gestern Abend haben wir doch noch von ihm gesprochen. Ach ja, ja, ja. Ich glaube allerdings nicht, dass Virginia ihren Bruder auch kennengelernt hat, Mr. Bristol. Ihr Bruder war ja bereits wieder weg, als Virginia seinerzeit ins Mark Hopkins zu meiner Party kam. Neuerdings ist sie pünktlicher, nicht wahr, mein Engel? Ja, Pünktlichkeit habe ich auf meiner Hochzeitsreise gelernt. Mr. Bristol wollte sich nach einem Modesalon in der Sloane Street erkundigen. Aber nein, wie komme ich denn darauf? Marsham Square, sagten Sie, nicht wahr? Nein, ich hatte mich nur versprochen. Das Geschäft ist in der Sloane Street. Sie haben ganz recht. Ach, da bist du ja, Robert. Was, du bist schon da? Mhm. Ich wollte dich eben bei Eve anrufen und dich bitten, mit einem Taxi herzukommen. Ich war bis jetzt beschäftigt. Du bist ja ganz nass. Naja, es gießt. Wo ist Mrs. Webb? Ich habe heute Nachmittag freigegeben. Du hast doch nichts dagegen, oder? Sie hat wohl derart auf dich eingeredet, dass du es nicht mehr ausgehalten hast, was? Ganz unrecht hast du da nicht. Komm, Cassie, gehen wir ins Wohnzimmer. Bist du schon lange hier? Vielleicht seit 2:30. Was macht Eve? Der Arzt war recht zufrieden mit ihr. Na, da bin ich aber froh. Ich habe gesagt, ich gehe heute Abend noch mal auf einen Sprung vorbei. Oh, gut, ich komme mit. Robert, ich muss dir unbedingt was erzählen. Etwas sehr Erstaunliches. Setzen wir uns. Ja. Also, als ich hier ankam, war ich schrecklich müde. Und ich wollte mich eine Stunde hinlegen. Deshalb habe ich auch Mrs. Webb Ausgang gegeben. Sehr vernünftig. Ja. Aber ich war kaum 10 Minuten allein, da klingelt es. Erst dachte ich, lass es klingeln, aber dann... Ich weiß auch nicht, warum bin ich doch an die Haustür gegangen. Oh, entschuldigen Sie, könnte ich bitte Mr. Bristol sprechen? Tut mir leid, er ist im Augenblick nicht da. Ach. Wann erwarten Sie ihn zurück? Im Laufe des Nachmittags. Ich weiß es nicht genau. Gut. Sagen Sie, haben wir uns nicht schon mal gesehen? Nicht, dass ich wüsste. Kann ich Mr. Bristol vielleicht etwas ausrichten? Ich bin seine Schwester. Ach, Sie sind Catherine. Ja. Sie haben mich wahrscheinlich in Venedig gesehen, Mrs. Hauptmann. Mrs. Hauptmann. Wir, mein Mann und ich, haben mehrmals in Ihrem Hotel gegessen. Ich bin Virginia Winter. Ach ja. Sie waren doch mit meinem Bruder Louis befreundet. Ja, das stimmt. Darf ich hereinkommen? Ich würde sehr gerne einen Moment mit Ihnen sprechen. Ja, selbstverständlich. Danke. Ja, so schrecklich es mir war... Im Grunde wusste ich genau, dass nie etwas daraus geworden wäre. Glauben Sie mir, ich mochte Louis wirklich gern. Ich liebte ihn. Entschuldigen Sie, Mrs. Winter. Wollten Sie deshalb meinen Bruder sprechen, nur um ihm zu sagen, warum Sie sich entschlossen hatten, Louis nicht zu heiraten? Nein, nein. Es handelt sich natürlich um ganz etwas anderes. Und zwar? Etwas, das Ihr Bruder wissen sollte. Ja? Ja. Also eines Abends waren Louis und ich in einem Restaurant in San Salito. Das ist außerhalb von San Francisco, auf der anderen Seite der Bucht. Wir tranken an der Bar einen Cocktail. Auf einmal kam ein recht gut aussehender Mann aus dem Speisesaal. Ich spürte instinktiv, dass er und Louis sich kannten. Ich fragte ihren Bruder, ob es sein Freund sei. Und da wurde er fast wütend. Ein Freund von mir, sagte er, dieser Kerl? Wir hassen einander wie die Pest. Und? Ja, der Mann holte seinen Mantel und war schon im Begriff, das Lokal zu verlassen, als er plötzlich Louis entdeckte und auf uns zukam. Louis zitterte und einen Augenblick lang hatte ich richtig Angst, er würde dem Mann sein Glas ins Gesicht werfen. Und wer war es? Er sagte nur, Nabend, Louis, hast du in letzter Zeit ein paar bessere Schlager geschrieben? Ja. Und dann drehte er sich um und ging hinaus. Das war alles? Ja, das war alles. Aber es hatte eine erstaunliche Wirkung auf Louis. Er konnte vor Wut kaum sprechen. Während des ganzen Abendessens versuchte ich herauszubringen, warum die beiden sich derart hassten. Aber Louis wollte nicht darüber reden. Erst als wir in den Wagen stiegen, sagte er, Virginia, merkt dir eins. Falls ihr mich je mit einem Messer im Rücken findet, dann seht euch als erstes nach Carl May um. Carl May? Ja. Ja, das war es, was ich Kommissar Bristol erzählen wollte. Weiß Ihr Mann, dass Sie hierher gekommen sind? Nein, nein, mein Mann weiß nichts von meinem Besuch, Mrs. Hauptmann. Und es wäre mir auch lieber, er erfährt nichts davon. Aber bitte, erzählen Sie es bestimmt Ihrem Bruder. Ja, natürlich tue ich das. Er wird Sie sicher selbst sprechen wollen. Wo kann er Sie erreichen? Wir wohnen im Claridge. Aber es wäre mir nicht sehr angenehm, wenn er mich dort anriefe. Sie wollte versuchen, dich morgen früh selbst anzurufen. Aber ob sie es tut, weiß ich natürlich nicht. Interessant ist das. Hast du je von diesem Carl May gehört? Er ist mit Eve befreundet. Der Besitzer eines Nachtclubs hier in London. Louis hat in diesem Club vor vielen Jahren angefangen. Du, was für eine Person ist denn diese Virginia? Könntest du sie mir ein bisschen beschreiben? Virginia Winter? Groß, gut aussehend, blond, vielleicht 27. Ein bisschen exaltiert, fand ich. Furchtbar nervös und fahrig. Was hatte sie denn an? Ein rosa Kostüm mit einer weißen Bluse und auf dem Revers eine Brillantbrosche. Danke. Dann war sie es also wirklich. Wieso? Ich wollte mich nur vergewissern, ob du auch tatsächlich Mrs. Winter vor dir hattest. Ich habe sie nämlich vor knapp einer Stunde kennengelernt. Hat sie erwähnt, dass sie hier war? Nein, sie hat so gut wie nichts gesagt. Ihr Mann war die ganze Zeit dabei und sie tat so, als hätte sie Louis nie gesehen. Ja, was gibt's denn, Mrs. Webb? Entschuldigen Sie, Sir, das ist ein Herr, der Sie sprechen möchte. So, wer ist es denn? Ich kenne ihn nicht. Hier ist seine Visitenkarte. Danke. Wer ist es? SWR 2 Hörspiel. Ja, was gibt's denn, Mrs. Webb? Entschuldigen Sie, Sir, das ist ein Herr, der Sie sprechen möchte. So, wer ist es denn? Ich kenne ihn nicht. Hier ist seine Visitenkarte. Danke. Wer ist es, Robert? Carl May. Bitten Sie den Herrn herein, Mrs. Webb. Jawohl. Ausgerechnet. Hast du eine Ahnung, was er von dir will? Nein, vielleicht hat er erfahren, was Eve heute Morgen zugestoßen ist und will sich nach ihr erkundigen. Ist er so eng mit ihr befreundet? Das behauptet Miss Mortimer jedenfalls. Das habe ich dir doch erzählt. Mr. May. Ja. Kommissar Bristol, entschuldigen Sie, dass ich Ihnen so ins Haus falle. Das ist meine Schwester, Mrs. Hauptmann. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Ich verspreche Ihnen, ich halte Ihren Bruder nicht lange auf, Mrs. Hauptmann. Aber ich bitte Sie, Mr. May. Nehmen Sie doch Platz. Danke. Kann ich Ihnen etwas anbieten? Ich würde sehr gerne eine von meinen Zigaretten rauchen. Bitte sehr. Danke. Bitte. Vielen Dank. Also, was kann ich für Sie tun? Darf ich ganz offen sprechen und direkt zur Sache kommen? Ich bitte darum. Ich kannte Ihren Bruder Louis. Er war vor vielen Jahren bei mir im Surrender Club als Pianist angestellt. Ich mochte ihn nicht. Ich konnte ihn nicht leiden. Und das wollten Sie mir unbedingt gerade jetzt sagen? Nein, nein, ich wollte Ihnen nur erklären, dass ich Ihren Bruder, trotz meiner tiefen Abneigung, nicht etwa umgebracht habe. Hat das jemand behauptet? Nein, direkt eigentlich nicht. Was soll das heißen, nicht direkt? Ihr Kollege, Inspektor Daly. Daly, ja. Hat heute Morgen meinen Freund verhört. Hardy Nelson. Ja. Dummerweise hat Barry, wir nennen ihn alle Barry, Barry hat dem Inspektor gesagt, ich hätte ihren Bruder aufs Blut gehasst. Und naja, ich möchte natürlich nicht, dass irgendjemand aus dieser doch äußerst taktlosen Bemerkung voreilige Schlüsse zieht. Wir bemühen uns, nie voreilige Schlüsse zu ziehen, Mr. May. Eben. Nur wenn man jemanden nicht leiden kann, wird man ihn noch lange nicht umbringen. Eben. Ja. Wollten Sie mir sonst noch irgendetwas mitteilen? Ich hätte Sie gerne etwas gefragt, Mr. Bristol. Bitte sehr. Der Inspektor... Daly. Daly, richtig. Hat Barry verhört, weil er gestern Nacht ziemlich zusammengeschlagen worden ist. Ganz recht. Wissen Sie, ich persönlich glaube nicht, dass diese Schlägerei von besonderer Bedeutung ist, außer dass der gute Barry seine Brieftasche dabei eingebüßt hat, natürlich. Aber derartiges passiert in unserer Gegend leider dauernd. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass Ihr Freund, Inspektor Daly, versucht, den Überfall auf Barry mit dem Tod Ihres Bruders in Zusammenhang zu bringen. Der Zusammenhang besteht, Mr. May. Ach. Ach, Sie meinen den Gürtel in seiner Garderobe? Genau. Aber Barry wusste gar nichts von dem Gürtel. Das ist doch sicher reiner Zufall. Noch ein Zufall. Wieso noch ein Zufall? Genau der gleiche Gürtel ist doch auch... in der Manteltasche Ihres Bruders gefunden worden. Eben. Und die Leiche meines Bruders fand sich in dem Modesalon, wo beide Gürtel herstammen. Ja, das weiß ich. Das weiß ich von Barry. La Boutique, nicht wahr? Wissen Sie auch, dass kaum 12 Stunden nach dem Überfall auf Ihren Freund Barry ein Anschlag auf die Besitzerin des Ladens, auf Ihre bekannte Eve Bristol, verübt worden ist? Nein, das ist doch nicht wahr. Doch. Ist sie auch verprügelt worden? Nein. Man hat nur versucht, sie umzubringen. Nur durch einen glücklichen Zufall ist sie noch am Leben. Mein Gott, die arme Eve. Wie geht's ihr denn? Schon wieder besser. Obwohl die Kerle nicht besonders freundlich zu ihr gewesen sind. Was wollten sie denn von Eve? Einen Brief, den mein Bruder ihr anvertraut hatte. 2 Männer sind in die Wohnung eingedrungen und haben versucht, ihn ihr abzunehmen. Mit Erfolg? Nein. Glücklicherweise hatte sie ihn mir bereits ausgehändigt. Ach so. Was war das für ein Brief? Auch von meinem Bruder an einen Mann namens Rolf Winter. Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Er ist ein Amerikaner aus San Francisco. Ja, ja, vom Hörensagen ist mir der Name bekannt. Ich war erst vor 14 Tagen in Kalifornien. Bei der Gelegenheit bin ich übrigens auch Ihrem Bruder Louis zum letzten Mal begegnet. Haben Sie mit ihm gesprochen? Ja, ich habe ihn angesprochen. Sagen Sie mir, Mr. May, warum waren Sie und Louis so verfeindet? Warum er mich nicht ausstehen konnte, weiß ich nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, warum ich ihn hasste. Und zwar? Weil er ein Hochstapler war, ein Betrüger, ein Plagiator. Jetzt hören Sie mal, Mr. May. Doch. Er hat anderer Leute Schlager aufgekauft, Schlager anderer Komponisten und sie als seine eigenen ausgegeben. Das glaube ich Ihnen nicht. Es stimmt aber. Wissen Sie, es ist das Übelste, was es in unserem Beruf gibt. Ich habe ihn gehasst, ja. Aber ich habe ihn nicht umgebracht, Mr. Bristol. Louis? Ausgeschlossen. Das kann ich einfach nicht glauben. Nee, brachte es recht überzeugend heraus, das muss man sagen. Ach was, jede Note von Golden Girl hat Louis selbst geschrieben, da gibt's gar keine Zweifel. Von Golden Girl war ja auch gar nicht die Rede, Catherine. Nee, behauptet lediglich... Aber Golden Girl hat Louis berühmt gemacht. Ohne Golden Girl hätte kein Mensch je von ihm gehört. Na schon, aber... ich widerspreche dir ja gar nicht, Catherine. Du hast bestimmt recht. Nur, warum... Was nur warum? Du, der Wagen steht da drüben auf der anderen Seite. Was wolltest du sagen, Robert? Ich wollte sagen, warum soll May Louis bereits, als er ihn in dem Lokal in San Francisco ansprach, gefragt haben, hast du in letzter Zeit ein paar bessere Schlager geschrieben? Was heißt das schon? Das war sicher nur so hingesagt, als blöde Bemerkung. Sag mal, Kessin, was hattest du eigentlich für einen Eindruck von diesem May? Ich meine, begreifst du als Frau, was Eve an ihm findet? Na, er sieht sehr gut aus und amüsant ist er sicher auch. Entschuldige, Eric, ich bin im Verkehr stecken geblieben. Macht nichts. Wie geht's, Mrs. Bristol? Sie will morgen wieder ins Geschäft, ob sie das allerdings schafft. Also, was gibt's? Du musst hier etwas trinken. Muss ich? Ja. Also dann ein Helles. Ein Helles und ein Gin Tonic, bitte. Sofort, so. Ich habe heute Morgen mit Barry Nelson gesprochen. Er behauptet, er hätte keinen Schimmer wie der Gürtel in seiner Hand. Ja, Hose. Das weiß ich bereits. Du, Carl May war vorhin bei mir. Barrys Manager? Ja. Was wollte der denn von dir? Na, das sage ich dir später. Erst möchte ich mal hören, was du von mir wolltest. Also, wen soll ich hier kennenlernen? Darf ich die Geschichte auf meine eigene langweilige und trübselige Weise erzählen? Wenn es unbedingt sein muss. Ja. Einmal Ale und einmal Gin Tonic. Danke. Bitte. Nachdem ich also bei Berenels im Krankenhaus gewesen bin, ging ich ins Büro zurück und fand auf meinem Schreibtisch einen Zettel von Thornton. Thornton hatte sich inzwischen mit verschiedenen Leuten beschäftigt, die früher mal bei deiner Schwägerin tätig gewesen sind. In ihrer Boutique? Ja. Eine gewisse Simone Dupré war fast ein Jahr bei ihr, wie wir festgestellt haben. Ah ja, die kenne ich noch. Sie war Belgierin, ein sehr hübsches Mädchen. Sie ist vor etwa 6 Monaten weggegangen und seither als Stewardess bei International Airlines. Und die wiederum haben ihre Büros hier in diesem Hotel. Ach so, deshalb. Ja. Thornton und ich haben heute Nachmittag mit Miss Dupré gesprochen und dabei stellte sich heraus, dass während ihrer Tätigkeit in der Boutique gewisse Dinge vorgefallen sind, auf die sie sich überhaupt keinen Reim machen konnte. Was für Dinge? Eines Morgens zum Beispiel kam sie... Na, was ist? Da ist sie. Sie wird dir alles selbst erzählen. Guten Abend, Miss Dupré. Guten Abend, Inspektor. Darf ich Sie mit Kommissar Bristol bekannt machen? Guten Abend. Guten Abend. Ich glaube, wir kennen uns. Ja, natürlich. Nehmen Sie Platz. Darf ich Ihnen etwas bestellen? Nein, danke. Zigarette? Auch nicht. Ich versuche gerade ein bisschen weniger zu rauchen. Miss Dupré, Inspektor Daly sagt mir, dass Ihnen im Laufe Ihrer Tätigkeit bei meiner Schwägerin gewisse Dinge aufgefallen sind. Ja, das stimmt. Aber... Erzählen Sie doch bitte dem Kommissar, was Sie uns heute Nachmittag bereits berichtet haben. Ja, also wir schlossen abends gegen 6. Ich musste dann noch aufräumen. Ich hatte die Kleider aufzuhängen, die im Verlauf des Tages gezeigt und anprobiert worden waren, und sie in die Schränke einzuschließen. Aber wenn ich dann morgens ins Geschäft kam, fand ich sehr oft alles wieder durcheinander. Die Kleider über den Stühlen, die Schränke offen und so weiter. Als wäre der Laden die ganze Nacht offen gewesen. Ist das häufig passiert? 5 oder 6 Mal mindestens. Haben Sie sich denn nie erkundigt, woran das gelegen hat? Doch. Einmal habe ich Miss Mortimer gefragt, was über Nacht los gewesen ist. Aber sie hat nur gesagt, ich soll mich um meine eigenen Dinge kümmern. Später hat sie sich entschuldigt und behauptet, sie hätte nachts Inventur gemacht. Sehr überzeugend klang das allerdings nicht. So. Sie glauben also, Miss Mortimer hat Sie angelogen? Ja. Erzählen Sie dem Kommissar doch auch die Sache mit dem Telefonat, Miss Dupré. Mit dem Anruf? Ja. Das war ganz kurz, bevor ich von der Boutique wegging. Es war ein Anruf aus San Francisco. Eve war nicht da. Ich glaube, sie hatte Grippe. Und Miss Mortimer war auch geradeaus. Ja, und? Ich nahm den Anruf an und eine männliche Stimme sagte, unsere Klientin kommt am Donnerstag vorbei. Sorgen Sie dafür, dass sie dieses Mal den richtigen Gürtel bekommt. Wer war der Anrufer? Er nannte sich Winter. Er sagte noch, ach, Sie sind gar nicht Mrs. Bristol. Und dann hat er gequält gelacht und aufgelegt. Ja, ja. Ich habe Miss Mortimer den Anruf ausgerichtet, aber sie hatte wie ich keine Ahnung, um was es sich handelte. Haben Sie es Eve denn nicht erzählt? Ich habe sie nicht mehr gesehen, weil ich 2 Tage darauf meine neue Stelle antreten musste. Außerdem hat es Miss Mortimer sicher getan. Glaubst du? Brauchen Sie mich noch? Nein, vielen Dank. Ich glaube, Sie haben uns sehr geholfen, Miss Dupré. Dann verabschiede ich mich. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Glaubst du ihr? Ja. Jedes Wort. Ich auch. Aber was jetzt, Robert? Jetzt knöpfe ich mir mal meine Schwägerin vor. Guten Abend, Robert. Oh, guten Abend, Herr. Treten Sie näher. Ist meine Schwester schon da? Ja, sie hilft mir in der Küche das Abendessen vorbereiten. Und wo ist Eve? In ihrem Schlafzimmer. Sie telefoniert gerade. Miss Mortimer, Pearl, ach helfen Sie doch mal, hier läuft alles über. Die Hoteliersgattin. Man könnte meinen, sie sei mit einem Klempner verheiratet. Sie kann nicht einmal Eier kochen. Ich helfe euch. Nein, Eve, du bleibst bei Robert. Schenk ihm einen Whisky ein. Ich habe das Gefühl, das kann er brauchen. Wie die wohl erst in ihrer eigenen Wohnung ist. Sie glaubt immer, sie steht auf einer Kommandobrücke. Du kennst sie doch. Das ist es eben, ich kenne sie nicht. Wieso? Als du mir Louis' Brief mit der Fotografie gabst, da habe ich dich doch gefragt, ob du den Namen auf dem Kuvert kennst. Rolf Winter. Richtig. Und du hast gesagt nein. Da kannte ich ihn auch noch nicht. Ach. Wie kam er denn dazu, dich anzurufen? Wovon redest du? Er hat dich doch aus San Francisco angerufen. Was? Ich bin noch nie aus San Francisco angerufen worden. Doch. In deiner Boutique. Und wann soll das gewesen sein? Vor etwa 6 Monaten. Miss Dupré hat den Anruf angenommen, kurz bevor sie von dir wegging. Du hast also mit Simone gesprochen? Ja. Wann? Heute Abend. Aha. Also, wie war das mit dem Anruf? Rolf Winter soll etwas von einem Gürtel gesagt haben, der abgeholt werden sollte. Was war damit? Tut mir leid, Robert. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich habe von dem Anruf nie erfahren. Also gut, lassen wir den Anruf. Zunächst einmal. Du bist aber vielleicht so gut, mir etwas anderes zu erklären. Von Miss Dupré, die mir einen recht verlässlichen Eindruck macht, habe ich erfahren. Dass sie Ihnen gefallen hat, glaube ich gern. Aber verlässlich? Verlässlich ist die Person nun wirklich nicht. Robert hat mit Simone gesprochen. Ja, das merke ich. Habt ihr einen kleinen Familienstreit? Ach was, niemand streitet sich. Ich habe lediglich ein paar Fragen gestellt. Falls Sie die Antworten wissen, raus damit. In welcher Eigenschaft stellen Sie Ihre Fragen, Mr. Bristol? Als Kriminalkommissar oder als Freund? Sagen wir als ein dem Hause befreundeter Kriminalkommissar. Oh, nicht, ich bitte euch, lasst das. Was wollen Sie wissen? Simone hat Robert erzählt, dass mich kurz bevor sie von uns wegging, jemand aus San Francisco angerufen hätte. Ein gewisser Rolf Winter. Das ist mir neu. Und du warst am Apparat? Nein, eben nicht. Eve hatte Grippe. Miss Dupré hat mit ihm gesprochen. Und warum nicht ich? Sie waren offenbar gerade auch nicht da. Sieh mal an. Eve war krank und ich war weg. Und da musste die arme Miss Dupré, also dieses lebenswichtige Gespräch aus San Francisco, annehmen. Wie? Dass es so wichtig war, habe ich gar nicht behauptet. Wenn es nicht wichtig war, brauchen Sie sich auch nicht so anzustellen. Sie wissen also nichts von dem Anruf? Nicht das Mindeste. Aber da wir schon bei Miss Dupré sind, darf ich vielleicht auch was dazu beitragen. Bitte. Dass sie sehr hübsch ist und viel Charme hat und dass sie sich ausgezeichnet anzieht. Vielen Dank, ich weiß, wie sie aussieht. Aber was Sie offenbar nicht wissen, ist, wie bodenlos unzuverlässig die... Nein, Paul, das würde ich nun wieder nicht sagen. Natürlich nicht. Du hast noch nie jemandem was Unfreundliches nachgesagt. Wieso ist Miss Dupré unzuverlässig? Um Ihnen ein Beispiel zu nennen. Wenn wir viel zu tun haben im Geschäft, wirklich viel, dann fliegen natürlich überall Kleider und Mäntel herum. Dann sieht es aus, als hätte gerade eine Bombe eingeschlagen. Ja. Und abends nach Ladenschluss müssen wir da bleiben und aufräumen. Glauben Sie, die liebe Simone wäre jemals länger geblieben? Sie dachte gar nicht daran. Jeden Abend hing irgendwo ein langhaariger Jüngling herum. Und morgens? Morgens kam sie regelmäßig zu spät ins Geschäft. Ihre Ausrede war immer dieselbe. Entschuldigen Sie vielmals, Mrs. Bristol, aber ich verstehe gar nicht, was heute Morgen mit mir los war. Ich habe verschlafen. Stimmt das, Eve? Ich hatte Simone sehr gern. Wirklich besonders gern. Robert hat dich gefragt, ob das stimmt, Eve. Mit den Kunden war Simone immer besonders nett. Das habe ich auch gar nicht bestritten. In mancher Hinsicht war sie großartig, zugegeben. Wenn ein Mann sich mit seiner Frau in den Laden wagte, dann war er geliefert. Kaum, dass sie das erste Kleid vorgeführt hatte, zückte er bereits den Füller und schrieb einen Scheck aus. Aber faul war sie trotzdem. Und unzuverlässig. Aber Pearl, das ist doch gar nicht wahr. Morgen, Sir. Oh. Oh. Guten Morgen, Mrs. Webb. Ihr Tee. Ah, gut. Danke. Wie viel Uhr ist es? Oh, gerade 8. Oh Gott, habe ich lang geschlafen. Sie haben doch Urlaub. Ah ja, sonst hätte ich ja was vergessen. Ist meine Schwester schon wach? Ich lasse ihr gerade ein Bad ein. Hier sind die Zeitungen mit einem Bericht über die Untersuchung. Ach so. Ja, danke, Mrs. Webb. Dann ist die Beerdigung wohl heute Nachmittag. Ja, um 2. Wenigstens schönes Wetter. Warum? Weil ich finde Beerdigung entsetzlich, wenn es regnet. Soll ich denn etwas vorbereiten für heute Nachmittag, Sir? Vorbereiten? Wieso? Ein kleines Essen? Nein, wozu denn das? Ach so, nach der Beerdigung meinen Sie? Nein, Mrs. Webb, gar nichts. Außer Mrs. Hauptmann kommt niemand. Und sie will sich ja auch nur umziehen, bevor ich sie zum Flughafen fahre. Sie fliegt gegen Abend wieder nach Hause. Dann mache ich zuvor wenigstens noch eine schöne Tasse Tee. Oh ja, tun Sie das, Mrs. Webb. Soll ich? Nein, mache ich schon. Hallo? Hallo, wer spricht bitte? Wen wollen Sie denn? Ich möchte mit Kommissar Bristol sprechen. Am Apparat, wer spricht? Mr. Bristol, Sie kennen mich nicht, wir haben uns nie gesehen. Ich bin Elkan Nelson. Guten Morgen, Mrs. Nelson. Was kann ich denn für Sie tun? Ich wollte fragen, ob ich Sie vielleicht sprechen könnte. Ja, gern, Mrs. Nelson, aber... Warum rufen Sie nicht lieber Inspektor Daly an, wenn es sich um Ihren Mann handelt? Den Fall bearbeitet der Inspektor. Ja, wenn Sie finden, ich soll mich lieber an Inspektor Daly wenden, dann muss ich... Nein, so war es nicht gemeint. Wenn Sie unbedingt mich wollen, warum nicht? Haben Sie heute Nachmittag Zeit? Nein, leider erst gegen Abend. So um 6:30? Ja, das lässt sich machen. Ich arbeite in einem kleinen Café in der King's Road. The Sutton heißt es. Und da soll ich hinkommen? Ja, wenn Sie so gut wären, es ist sehr ruhig. Man kann sich da ungestört unterhalten. Falls Sie vor mir da sind, sagen Sie Oscar, das ist der Besitzer, dass ich Sie erwarte. Na schön. Na, Hilda, haben Sie ihn aufgegabelt? Nein, ich habe nur mit seiner Haushälterin gesprochen. Er muss direkt von der Beerdigung mit seiner Schwester zum Flughafen gefahren sein. Aber das war um 3, jetzt ist es 4:15. Hat Mrs. Webb gesagt, wann sie ihn zurückerwartet? Nein, sie wusste nur, dass er um 6:30 eine Verabredung hat. Das hilft uns wenig. Na, dann eben nicht. Robert! Namen, Derek. Ich habe dich überall suchen lassen. Ich weiß, deshalb bin ich ja hier. Was gibt's, Eric? Warum suchst du mich so dringend? Gehen Sie ruhig, Hilda. Den Rest können Sie auch morgen noch erledigen. Soll das ein Witz sein? An diesem Epos werde ich mindestens noch 8 Tage sitzen. Wieder was vom Hauptkommissar Thompson? Genau, ich weiß auch nicht, was mit dem los ist. Er weicht ganz erheblich von der Norm des üblichen Detektivs ab. Der reinste Schriftsteller ist er. Komm. Du hast mich doch gebeten, über Winter Erkundigungen einzuziehen. Ja, hast du was erfahren? Erst kam ich nicht recht weiter. Ich habe gestern Nachmittag ein Kabel an Sam Sutton losgelassen. Du weißt, wer das ist. Sam Sutton, vom FBI. Er hat mit dir den Bermuda-Fall bearbeitet. Genau. Also. Er ist immer sehr hilfsbereit, seither. Er hat mich heute Morgen angerufen. Und? Winter ist nach Sam Sutton einer von den Millionären, denen man nachsagt, dass sie ihr Geld auf korrekte Art und Weise verdient haben, obwohl... Nachsagt? Was soll das heißen? Tja, dem FBI ist er trotzdem nicht ganz geheuer. Sie sind da drüben der Ansicht, dass seine Geschäfte und seine scheinbar gediegene Situation nur als Tarnung dienen. Er wurde schon vor 2 Jahren vor das amerikanische Rauschgiftdezernat beordert, auf einen Wink der Behörden hin. Das Rauschgiftdezernat? Du meinst, er vertreibt Haschisch oder sowas? Der Verdacht besteht, dass er das ganze Verteilernetz in Kalifornien unter sich hat. Aber nachweisen konnte und kann man ihm nichts. Interessant. Wirklich hochinteressant, Eric. Endlich fängt es an, sich zusammenzureimen. Findest du? Also ich bin gespannt. Sag mal, Eric, du warst doch bei Nelson im Krankenhaus. Ja. Nimmt der Rauschgift? Ich meine, ist der süchtig? Barry? Nein. Auf die Idee wäre ich nie gekommen. Weiß Gott, was diese Popsänger alles treiben, aber nein. Ich habe ja auch mit dem Doktor gesprochen. Der hätte mir doch sicher was gesagt. Sprich nochmal mit dem Krankenhaus. Ich erkundige mich inzwischen bei Mrs. Nelson. Mrs. Nelson? Ja, sie rief heute Morgen an und wollte mich sehen. Wir treffen uns um 6:30 in einem Café in der Kings Road. Im Sandton? Ja, richtig, aber woher? Da ist sie angestellt. Robert, ich will mich bestimmt nicht vordrängen, aber... Eric, wenn sich hier einer vordrängt, dann bin ich es. Offiziell bin ich überhaupt noch im Urlaub. Ach, Unsinn. Nur meinst du nicht, es wäre ganz vernünftig, jemanden in das Café mitzunehmen? Hier setzen wir dich ab. Zu nah an dem Café wollen wir lieber nicht parken. Gut, dann also bis später, Eric. Das Café ist ungefähr 50 Meter weiter auf der rechten Seite, Sir. Ich sehe es ja, Coleman. Das Haus mit der Markise. Nein, das ist der Supermarkt. Das Sandton ist noch 2 Häuser weiter. Guten Abend, Sir. Guten Abend. Immer noch recht schön draußen. Ja, richtig mild. Darf ich Ihnen aus dem Mantel helfen? Nein, lassen Sie nur. Kann ich mich da an das Fenster setzen? Bitte sehr. In dieser Zeit ist ja noch alles frei. Sind Sie der Herr, den Mrs. Nelson hat? So ist es doch. Ist doch so. Das nehme ich Ihnen nicht ab, Inspektor. Meiner Ansicht nach haben es diese jungen Leute, diese Popsänger, viel zu leicht. Auch wenn man ab und zu so zusammengeschlagen wird wie Hardy Nelson? Schon, aber unsere Art Probleme kennen die nicht mal von weit. Da muss ich dem Sergeant recht geben, Sir. Nehmen Sie meine Frau. Wieso? Letzte Woche hat sie 45 Pfund für eine Waschmaschine bezahlt. Und wie lange, glauben Sie, mussten wir bis dahin für den Kasten sparen? Was ist denn? Da drüben geht sie. Wer? Mrs. Nelson. Wo? Vor dem Zigarettenladen. Die im blauen Mantel? Hm? Hübscher Käfer. Nur ein bisschen zu groß für dich. Möchte ich nicht sagen. Ah, was will denn der? Wo kommt der denn plötzlich her? Der hat in einem der Eingänge gestanden. Und auf Sie gewartet. Ausländer. Ich würde sagen Amerikaner. Er fragt Sie bestimmt nur nach dem Weg. Braucht aber reichlich lange, wenn er nur den Weg wissen will. Finde ich auch. Ja. Sollen wir mal langsam an denen vorbeifahren? Unser Robert ist für 6:30 mit Mrs. Nelson verabredet. Wenn der Amerikaner sie ihm abspenstig macht... Die kommen aber angebrescht. Da in dem Spott... Konter! Einer hat den Revolver. Menschenskind. Er hat sie getroffen. Und den Mann. Er liegt auf dem Bürgersteig. Beide getroffen. Haben Sie die Nummer gesehen? Was heißt denn da Nummer? Komm los, hinterher! Bitte lassen Sie mich durch. Sie Polizei, bitte sehr. Bitte durchlassen. Na, können Sie nicht aufpassen? Entschuldigen Sie bitte. Ja. Sind Sie ein Arzt? Ja, keine Angst, Maike. Ist es schlimm? Nein. Ich gebe Ihnen eine Spritze, dann spüren Sie überhaupt nichts mehr. Bitte sagen Sie meinem Mann... Nicht reden, Kleine. Wir lassen Ihren Mann gleich holen. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Doktor, ich bin Kriminalkommissar Bristol. Mein Name ist Felsten. Ich war hier in dem Zigarettengeschäft, als die Schüsse fielen. Kommt sie durch? Bestimmt. Sie hat Glück gehabt. Nur eine Fleischwunde, soweit man das sehen kann. Aber sie hat Angst. Sie ist ganz verstört. Ich gebe ihr eine Beruhigungsspritze. Und der Mann? Dem ist leider nicht mehr zu helfen. Kennen Sie ihn etwa? Ja, ich kenne ihn. Die sind nicht abzuschütteln, Terry. Mensch, das merke ich auch. Bin ja nicht taub. Diesmal ist es in die Hose gegangen. Kann ja auch kein Mensch ahnen, dass da die Polizei sitzt. Bremst doch nicht so viel. Red nicht. Mehr gibt der Schlitten nicht her. Pass doch auf! Ach du meine Güte, du! Mach dich nicht an, schieß ihn lieber in die Scheibe. Bist du wahnsinnig? Na, dann eben nicht. Wo willst du eigentlich hin, Terry? Zur Chelsea-Brücke. Wenn wir jetzt mal auf der anderen Seite sind, lassen wir den Wagen stehen und hauen ab. Verflucht schon wieder Ampeln. Langsam! Langsam! Vorsicht, da ist doch rot! Rot, grün, gelb, was macht das jetzt aus? Na, wirst du gleich sehen, was das ausmacht. Der Lastwagen! Terry! Der Lastwagen! Ja, hallo? Mrs. Winter? Ja, am Apparat. Hier ist der Portier am Empfang. Ja? Ein Kriminalkommissar namens Bristol ist hier in der Halle. Er möchte Sie sprechen, gnädige Frau. Nein, ich kann im Moment niemanden empfangen. Sagen Sie ihm... Ja? Nein. Bitten Sie ihn, einen Augenblick zu warten. Ich komme hinunter. Bitte sehr. Herein. Mrs. Winter. Mr. Bristol, ich habe dem Portier ausdrücklich gesagt, ich käme hinunter. Es tut mir leid, aber ich habe jetzt... Ja, das weiß ich. Ich werde Sie auch nicht lange aufhalten. Also, was wünschen Sie? Ich muss Ihnen leider eine sehr schlechte Nachricht überbringen, Mrs. Winter. Eine schlechte Nachricht? Ihr Mann ist tot. Er ist auf der Straße erschossen worden, vor knapp einer Stunde. Tot? Er ist tot? Ja. Ist das wirklich wahr? Ja. Und das nennen Sie eine schlechte Nachricht? Hörspiel. Ich muss Ihnen leider eine sehr schlechte Nachricht überbringen, Mrs. Winter. Eine schlechte Nachricht? Ihr Mann ist tot. Er ist auf der Straße erschossen worden, vor knapp einer Stunde. Tot? Er ist tot? Ja. Ist das wirklich wahr? Ja. Und das nennen Sie eine schlechte Nachricht? Mrs. Winter! Gott, hören Sie doch auf! Aufhören, Mrs. Winter! Schluss jetzt. Jetzt beruhigen Sie sich. Ja, es geht schon wieder. Entschuldigen Sie die Ohrfeige. Nein, nein. Nein, das war ganz richtig, Mr. Bristol. Soll ich Ihnen jetzt einen Cognac bringen? Ich trinke nicht. Ich... Ja. Oder doch? Im Schrank da drüben, da ist allerhand... Nehmen Sie sich auch etwas, ja? Ja. Mr. Bristol, erzählen Sie mir jetzt, was vorgefallen ist? Ja. Ich hatte eine Verabredung in einem Café in Chelsea... Mit einer Mrs. Nelson. Ja? Auf dem Weg dorthin hielt ihr Mann diese Mrs. Nelson auf und verwickelte sie in ein Gespräch. Ja, und während sie auf dem Trottoir standen, kamen plötzlich zwei Männer in einem Sportwagen angerast. Einer der beiden feuerte mehrere Schüsse ab. Ihr Mann war sofort tot. Und Mrs. Nelson? Sie hat nur einen Streifschuss abgekriegt am Bein. Ich glaube kaum, dass man sie mehr als 24 Stunden im Krankenhaus behalten wird. Sind die Mörder entkommen? Nein, nein. Sie sind gleich darauf am Themseufer mit einem Lastwagen zusammengeprallt. Nur einer hat es überlebt. Mrs. Winter, wären Sie bereit, mit mir über Ihren Mann und über Louis zu sprechen? Oh, das ist eine sehr lange Geschichte. Ich habe keine Eile, Mrs. Winter. Was wollen Sie wissen? Morgen, Hilda. Guten Morgen, Inspektor. Geht's gut? Ich sitze immer noch an meinem Epos. Gestern habe ich 2 Stunden überzogen. Unser Robert, Entschuldigung, der Kommissar sitzt in Ihrem Büro. Ja, ich weiß. Ist Mrs. Bristol auch schon da? Die war da. Nette Frau. Vor 10 Minuten ist sie wieder gegangen. Ein Mr. May wartet unten. Lassen Sie ihn raufkommen. Ja. Morgen, Robert. Ah, Eric. Entschuldige, ich war noch bei O'Hara im Labor. Und, was hat er festgestellt? An dem Gürtel nichts Besonderes, aber die Schnalle ist hohl. Sie sei, sagt er, irgendwann einmal als Behälter benutzt worden. Für Rauschgift? Ja. O'Hara hat unter Mikroskop Spuren von Heroin festgestellt. Das war also die Verteilermethode? Es muss eine ganze Reihe dieser Gürtel geben. Und alle kamen aus der Boutique offenbar? Ja, so sieht es aus. Deine Schwägerin war schon hier? Ja, ich habe mit ihr gesprochen. Sie kam ziemlich früh und es war eigentlich unnötig, sie länger hier zu behalten. Die Fotografien hat sie gesehen. Deine Vermutung war übrigens richtig. Die beiden Gangster, die in ihr Apartment eingedrungen sind, waren tatsächlich Newton und Owen. Sie hat sie beide wiedererkannt. Owen macht leider den Mund nicht auf. Fürs Erste jedenfalls. Ich war gestern Abend noch bei ihm. Aber ich habe das Gefühl, nach und nach wird er weich. Die Nachricht, dass Newton tot und der Lastwagenfahrer noch bewusstlos ist, ist ihm gründlich in die Knochen gefallen. Mr. May ist hier, Sir. Carl May? Ja, er will mich sprechen. Ich habe keine Ahnung, warum. Kommen Sie herein, Mr. May. Ich bin Inspektor Daly. Den Kommissar kennen Sie ja schon, nicht wahr? Ja, allerdings. Guten Morgen. Guten Morgen. Und was verschafft mir die Ehre, Mr. May? Ich wollte fragen, ob Sie wissen, was aus Hardy Nelson geworden ist. Nur, dass er das Krankenhaus verlassen hat. Haben Sie ihn denn schon entlassen? Nein, er hat sich selbst entlassen. Er ist ausgebrochen. Aus der Klinik, gestern Abend. Und jetzt ist er zu Hause? Nein, nein, nein, eben nicht. Bei seiner Frau ist er auch nicht. Ich habe alle seine Freunde angerufen. Die ganze Familie ist spurlos verschwunden. Tja, Mr. May, ich weiß wirklich nicht, was ich da machen soll. Er ist volljährig und kann tun und lassen, was er will. Ein Haftbefehl gegen ihn liegt nicht vor. Oh, ich weiß nicht, was ich glauben soll. Was gibt's, Hilda? Entschuldigen Sie, Inspektor. Kommissar Talbot möchte Sie sprechen. Kommissar Talbot? Jetzt? Ja, er sagt, es sei dringend. Das ist schön. Entschuldigen Sie, Mr. May. Bitte. Sie können sich sicher nicht vorstellen, Mr. Bristol, was die Sache für mich bedeutet. Was soll denn das, Hilda Talbot ist doch in Manchester. Weiß ich doch, aber Hardy Nelson ist am Telefon. Ich wollte lieber nicht durchstecken für den Fall, dass... Gut gemacht, Hilda Kind. Ich spreche in Talbots Büro mit ihm. Hallo, Barry, hier ist Daly. Endlich. Ich dachte schon, Sie wären sanft entschlafen. Wo stecken Sie? Im Moment in einer Telefonzelle. Ich muss Sie sprechen, Inspektor. Holen Sie mich in 20 Minuten mit dem Wagen ab. Wo? Im Hyde Park, am Albert Gate. Gut, wird gemacht. Aber dass keiner was davon erfährt. Rein mit Ihnen, Barry. Moment mal. Wen haben Sie denn da noch mit? Ich bin Kommissar Bristol. Ach so, der Bruder von... Von Louis Bristol, ja, richtig. Na ja. Wohin, Sir? Fahr im Park herum und vermeide das Stoppen. Nur wissen Sie Bescheid, Coleman, richten Sie sich danach. Sie sind aber schnell wieder auf den Beinen gewesen, Barry. Na ja, muss eben gehen. Also viel Zeit habe ich nicht. Meine Frau kommt um 12 aus dem Krankenhaus. Wir fliegen heute Nachmittag nach Sydney. Nach Sydney? Genau. Mir wird der Boden hier zu heiß. Und das ist alles, was Sie uns mitzuteilen haben? Nein. Ich wollte Ihnen erklären, warum die mich neulich verprügelt haben. Ja, das interessiert uns. Also, es fing damit an, dass mich vor ein paar Tagen eine alte Liebe besuchen kam, eine Verflossene. Ich wusste nicht, dass sie... Ja, was denn? Naja, dass sie eben süchtig ist. Sie brauchte dringend 100 Pfund. Dafür, als Gegenleistung, wollte sie mir was verraten, dass mir die Spucke wegbleibt, hat sie gesagt. Neugierig, wie ich bin, habe ich die Kröten springen lassen. Und? Was hat sie Ihnen erzählt? Gewarnt hat sie mich. Sie hat mir erzählt, dass mein Manager mit Rauschgift handelt. Mit einer Frau zusammen. Einer Frau, die ein Modeatelier führt. Zum Beweis hat sie mir einen Kleidergürtel gegeben. Den sollte ich Mr. May mal zeigen, hat sie gesagt. Dann würde ich gleich sehen, ob sie die Wahrheit gesagt hat. Oder nicht. Und, haben Sie das getan? Wozu? Ich habe May direkt und runter rausgefragt, ob was Wahres an der Geschichte ist. Er hat es natürlich geleugnet. Er hat gelacht. Er hat es als schlechten Witz hingestellt. Und ich, Idiot, bin darauf reingefallen. Am selben Abend bin ich dann so verdroschen worden, dass ich ins Krankenhaus kam. Als Karl mich dort anstandshalber besuchte, hat er eine komische Bemerkung gemacht. Barry, hat er gesagt, wag dich nicht zu weit vor. Kleinen Jungen steht es nicht an, vorwitzige Fragen zu stellen. Dann war er also ja. Der... Ich habe die ganze Geschichte meiner Frau erzählt. Die hat sofort gesagt, ich soll zur Polizei gehen, sonst hätte sie das. Wenn Karl May erst mal geschnappt sei, würde mir kein Mensch mehr glauben, dass ich nicht auch in den Saustall verwickelt bin. Außerdem wäre meine Karriere erledigt. Vernünftige Person, Ihre Frau. Ich werde sie ausrichten. Aber im Ernst, ich weiß jetzt Bescheid. Und dazu bin ich auch mit meiner Frau wieder im Reinen. Sie hat mich rausgeboxt. Wir hauen ab und fangen nochmal von vorne an. In Australien? Genau. Ich habe einen Bruder dort, der ist Friseur. Wir machen ein Geschäft zusammen auf. Würde mich gar nicht wundern, wenn Ihnen das gelingt. Sagen Sie mal, Barry, hat Carl May je über meinen Bruder Louis mit Ihnen gesprochen? Mhm. Mehrfach. Er konnte ihn ums Verrecken nicht ausstehen. Warum? Hat es was mit seinem Beruf zu tun, mit seiner Musik? Nein, das wollte Carl uns nur vormachen. Ah. Dauernd hat er widerliche Bemerkungen gemacht, so Anspielungen, dass Louis seine Schlager gar nicht selbst komponiert hat und so weiter. Aber ich kann Ihnen ganz genau sagen, warum er ihn nicht mochte. Carl bildet sich ein, alle Frauen der Welt warten nur darauf, mit ihm ins Bett zu hüpfen. Oh, hä? Ja. Vor ein paar Jahren, da hat er sich eine stinkreiche Amerikanerin angelacht. Dem dazugehörigen Herrn gehörte halb Texas. Carl war drauf und dran, bei ihr zum Zug zu kommen. Und dann, auf einmal, erschien der große Zampano. Sie meinen damit meinen Bruder Louis? Genau. Aha. Na, besten Dank, Mel. Da an der Ecke, können Sie mich absetzen. La Boutique? Ah, guten Morgen, Mrs. Lacey. Nein, Mrs. Bristol ist nicht da. Das macht gar nichts. Ich werde es ihr bestellen. Ja, danke. Wiedersehen. Oh, Robert. Eve ist vor 5 Minuten zum Essen gegangen. Das macht nichts. Ich wollte mich sowieso nur mit Ihnen unterhalten. Dann seien Sie hübsch vorsichtig. Ich bin heute schlechter Laune. Vorsichtig bin ich immer. Um leichtsinnig zu sein, habe ich viel zu viel Angst vor Ihnen, Pearl. Wird es Ihnen nicht manchmal langweilig, dauernd Fragen zu stellen? Die Antworten sind oft noch viel langweiliger. Darum bitte, seien Sie ganz offen zu. Bin ich immer. Dafür bin ich berühmt. Handelt es sich um Eve? Was kann ich Ihnen noch Neues über Eve sagen? Hat sie je mit Ihnen über Louis gesprochen? Als wir uns kennenlernten, kurz nach ihrer Scheidung, sprach sie selten von etwas anderem. Sie war immer noch furchtbar verbittert. Aber das haben Sie doch miterlebt, Robert. Ja, Louis war mein Bruder und Eve wusste, dass ich ihn trotz seiner Fehler, seiner vielen Fehler, sehr gern mochte. Sie glauben also, Ihre ehrliche Meinung hat sie Ihnen nie gesagt? Ja, das ist es. Und darum möchte ich Ihre Meinung hören. Tja. Bevor ich Eve kennenlernte, habe ich eigentlich nie geglaubt, dass es sowas wie Hassliebe wirklich gibt. Man erlebt es in Romanen und Filmen, aber im Grunde ist es konstruiert und blödsinnig. Bei Eve, das muss ich zugeben, bei ihr war das anders. Manchmal sprach sie über Louis, als wäre sie immer noch maßlos in ihn verliebt. Und dann, bei anderen Gelegenheiten, spürte man einen ebenso maßlosen Hass. Aha. Danke, Pearl. Genau das wollte ich wissen. Darf ich Ihnen jetzt auch mal eine Gewissensfrage stellen? Ich weiß eigentlich nicht, was eine Gewissensfrage ist, aber ich meine, versuchen könnten Sie es ja. Halten Sie es für möglich, dass Louis von Eve ermordet worden ist? Ja, für möglich halten wir es. Eine kräftige, entschlossene Frau hätte unter Umständen... Eine kräftige, entschlossene Frau. Das klingt aber durchaus nicht nach Eve. Dann doch eher nach mir. Das hätte ich mir bestimmt nicht zu sagen erlaubt. Inspektor Daly ist hier, Sir. Na ja, dann lassen Sie ihn rein. Sie essen doch heute Abend zu Hause. Nein, ich gehe aus. Mrs. Bristol hat mich gerade eingeladen. Hätte sie das nicht ein bisschen eher tun können? Komm rein, Eric. Tut mir leid, Mrs. Webb. Ja, das hätte sie doch auch ein bisschen eher tun können. Was hat sie denn? Sie dachte, ich sei heute Abend zum Abendessen hier bei ihr. Aber sie hat sich geirrt. Ich gehe mit Eve aus. Wohin denn? In ein kleines Lokal in der Greek Street. Waldo heißt es. Warum? Nur damit wir uns eventuell mit ihr in Verbindung setzen können. Owen hat ein Geständnis abgelegt. Gratuliere. Wie hast du denn das zustande gemacht? Tja, ich hätte es vielleicht nicht tun sollen, aber ich habe Dave Reese auf ihn angesetzt. Ui, na da hast du dir ganz schön was eingebrockt. Nein, Dave hat sich völlig korrekt benommen und sich ganz ruhig mit Owen unterhalten. Komm, Eric, kannst du dem Chef erzählen, nicht mir. Mit dem Chef werde ich schon fertig und du bist ja offiziell sowieso noch auf Urlaub. Du musst dafür nicht gerade stehen. Was hat Owen euch denn gesagt? Carl May war sein Auftraggeber. Er war dahinter gekommen, dass Mrs. Nelson sich mit ihr treffen wollte. Owen und Newton sollten das verhindern. Und Rob Winter? Das weiß Owen auch nicht genau. Er glaubt, Winter und May hätten sich derart gestritten, dass May sich entschloss... 2 Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Richtig. Glaubst du, dass Owen bei dieser Aussage bleibt? Meiner Ansicht nach ja. Dann gibt's nur eines, beschafft die Art Tempo einen Haftbefehl für Karl May. Entschuldigen Sie, wir suchen Mr. May. Sind Sie mit ihm verabredet? Ja, einseitig. Er weiß noch nichts davon. Was soll das heißen? Ich bin Kriminalinspektor Daly. Ja, Mr. May ist beschäftigt und diese Zeit hat er immer viel zu tun hier im Club. Aber wenn ich was für Sie tun kann, Inspektor... Können wir wirklich hier... Ja, ich weiß nicht, ob ich... Hören Sie mich zu Mr. May und machen Sie keine Umstände. Okay, Inspektor. Hier entlang, bitte. Das Büro ist im ersten Stock. Was gibt's, Brian? Ich habe den beiden Herren gesagt, dass... ausdrücklich gesagt, dass Sie... Oh. Guten Abend, Inspektor. Treten Sie ruhig näher. Welchem Umstand verdanke ich diesen unerwarteten Besuch, Inspektor? Diesem Dokument. Wir haben einen Haftbefehl gegen Sie, Mr. May. Ein Haftbefehl? Wir haben Grund zu der Annahme, dass Sie sich mit der widerrechtlichen Verteilung von Rauschgift beschäftigen. Und in diesem Zusammenhang... Inspektor, das geht ein bisschen zu weit. Finden Sie nicht auch, wenn es ein Witz sein soll? Das ist kein Witz, Mr. May. Bitte haben Sie die Güte, uns aufs Revier zu begleiten. Einen Moment. Ich rühre mich nicht vom Fleck, bevor ich mit meinem Anwalt gesprochen habe. Sagen Sie, Börsenski, Sie sollen reinkommen. Dann kommt noch ein Zweiten. Jawohl, Sir. Wer ist am Apparat? Miss Hudson? Gut. Hier spricht May, Karl May. Ist Ihr Mann zu Hause? Bitte setzen Sie sich sofort mit ihm in Verbindung. Bitten Sie ihn unverzüglich... Inspektor, wo wollen Sie mich eigentlich hinbringen? Polizeistation Savile Row. Mrs. Bristol ist dort im Erker, Sir. Ah ja, danke. Guten Abend, Eve. Ich habe mich verspätet. Nein, ich bin ausnahmsweise mal zu früh gekommen. Ich habe dir auch schon einen Gin Tonic bestellt. Ich hoffe, es ist dir recht. Na ja, wunderbar. Das ist ja reizend hier, richtig gemütlich. Hast du dir den Erkertisch ausgesucht? Allerdings. Aber bilde dir nur nichts ein. Warum bist du mir eigentlich heute Mittag nicht ins Café nachgekommen? Ach, ich hatte einfach zu wenig Zeit. Ich habe kurz mit Pearl gesprochen. Ich möchte, dass wir beide uns in Ruhe unterhalten. Ich habe dir nämlich eine Eröffnung zu machen, die dich schwer erschüttern wird. Dann sag's mir lieber gleich, Robert. Also nach dem Anschlag in Chelsea, bei dem Winter umkam, fuhr ich ins Claridge, um es seiner Witwe Sean beizubringen. Ich fühlte instinktiv, dass Virginia Winter mir nach dem ersten Schock alles erzählen würde. Was wollen Sie wissen? Haben Sie sich damals vorsätzlich mit meinem Bruder angefreundet? War das alles im Voraus geplant? Ja. Also, wollen Sie es mir erzählen, Mrs. Winter? Ja oder nein? Bitte, nennen Sie mich nicht Mrs. Winter. Ich erzähle es Ihnen natürlich. Alles, was Sie wissen wollen. Ich hoffe, Ihre Schwester hat Ihnen bereits gesagt, dass ich Louis ehrlich lieb hatte. Zunächst in San Francisco sollte ich ihn im Auftrag von Rolf Winter... Im Auftrag Ihres Mannes? Nein. Rolf Winter und ich waren nie verheiratet. Außerdem war er auch kein Geschäftsmann, kein wirklicher. Sein ganzes Geld stammte aus dem Rauschgifthandel. Vor etwa einem Jahr entschloss er sich, seine Tätigkeit auch auf London auszudehnen. Und zu diesem Zweck setzte er sich zunächst mit Mr. May in Verbindung. Karl May. Ja, ja. Aber daraus wurde nichts, weil keiner dem anderen über den Weg traute. Winter suchte sich jemand anderen. Seine Wahl fiel auf eine Person, die Sie gut kennen. Auf Pearl Mortimer. Sie erklärte sich bereit, für ihn zu arbeiten? Ja. Und La Boutique wurde als Hauptquartier benutzt. Und meine Schwägerin, Eve? Nein, nein, Mrs. Bristol ahnte nichts davon. Im Gegenteil. Karl May konnte, als sein Geschäft mit Winter geplatzt war, ihre Ahnungslosigkeit sogar dazu benutzen, Winter zu erpressen. Er drohte Winter, Mrs. Bristol zu verraten, was hinter ihrem Rücken in La Boutique vor sich ginge. Er verlangte Prozente. Da musste Winter sich also mit ihm einigen. Ja, vorübergehend. Es kam zu dem Plan, Louis zu ermorden und Eve wegen dieses Mordes verhaften zu lassen. Und Sie erhielten den Auftrag, sich mit Louis anzufreunden und ihn zu einer Reise nach London zu bewegen. Ja, aber im letzten Augenblick konnte ich es einfach nicht. Ich erklärte Winter, ich mache nicht mehr mit und verschwand. Aber nicht für sehr lange, wie? Nein, das konnte ich nicht. Ist Ihnen nicht klar? Winter hatte etwas, was ich brauchte, was ich unbedingt und verzweifelt haben musste. Außerdem hatte ich Angst vor ihm. Eine meiner besten Freundinnen, Suki Tormitsch, war bereits ermordet worden, nur weil sie mir helfen wollte. Und da sind Sie zu ihm zurückgegangen? Ja. Ja. Wir flogen miteinander nach London. Wenige Tage später entdeckte ich da einen Artikel über Louis in der Zeitung. Ich wusste nicht, dass er auch in Europa war. Ich rief ihn sofort an und wir trafen uns in einem kleinen Café in der Nähe der Fleet Street. Ich habe ihm alles gebeichtet. Mein Abhängigsein von Rolf Winter und was ich wusste über Karl May und über La Boutique. Einfach alles. Haben Sie ihm bei der Gelegenheit auch einen Gürtel gegeben? Ja. Ja, ich gab ihm einen Gürtel und eine Fotografie. Wozu? Ja, um ihn davon zu überzeugen, dass ich die Wahrheit sagte. Sie müssen wissen, dass... Aber ich erzähle Ihnen lieber zuerst, wie Pearl Mortimer vorgeht. Jeder Kurier, also jemand, der davon lebt, Rauschgift zu vertreiben, bekommt eine Fotografie von La Boutique und schickt irgendeine Bekannte zu Pearl Mortimer. Diese Bekannte weist sich durch die Fotografie aus, woraufhin Pearl ihr ein Kleid mit einem Gürtel verkauft. Sobald Rolfs Leute die Verlässlichkeit so eines Kuriers festgestellt haben, bringt das Mädchen den Gürtel zurück und beschwert sich über die Schnalle. Die Schnalle wird ausgetauscht und... Die neue enthält eine gewisse Quantität Heroin. Höchst simpel eigentlich. Ja, ein ganz einfaches System. Jetzt sagen Sie mir eines. Das ist mir sehr wichtig. Ja. Hat Louis Ihnen die Geschichte geglaubt? Das weiß ich nicht. Teilweise wohl schon. Aber was Winter für ein Mensch war, das hat er nicht begriffen. Ich glaube, er bildete sich ein, mit Winter würde er leicht fertig werden. Den könnte er überlisten. Das sieht ihm ähnlich. Ja. Sagen Sie, Virginia, waren Sie es, die neulich morgens bei Mrs. Bristol anrief, um uns zu warnen? Ja, das war ich. Ich hatte zufällig ein Gespräch zwischen Winter und Karl May mit angehört. Gott sei Dank waren Sie da, als ich anrief. Aber warum haben Sie sich nicht früher mit mir in Verbindung gesetzt? Sie wussten doch genau, dass Louis einen Bruder bei Scotland Yard hatte. Das wäre doch... Ja, ja, das habe ich ja auch versucht. Ich habe sofort nach meiner Ankunft bei Scotland Yard angerufen. Aber da hieß es, Sie seien bei Ihrer Schwester in Venedig. Ja, und da hielt ich es für das Beste, Ihnen zu schreiben. Ich steckte eine der Fotografien von La Boutique in ein Kuvert. Und als ich den Brief dazu beginnen wollte, kam Winter ins Zimmer. Es blieb mir gar nichts anderes übrig, als das Kuvert so zuzukleben und es abzuschicken, wie es war. Verstehe. Als ich von Ihrer Rückkehr hörte, bin ich sofort zu Ihnen in die Wohnung gegangen, aber Sie waren leider nicht da. Tja, das hat Catherine mir erzählt. Und auch, dass Sie Karl May für den Mörder meines Bruders halten. Nein, nein, das stimmt nicht ganz. Nein? Ich habe ihr lediglich erzählt, was ich in San Francisco miterlebt hatte. Ich schwöre dir, Robert, ich hatte von all dem keine Ahnung. Ich kann es immer noch nicht fassen. Dann hat Pearl also mich und das Atelier die ganze Zeit nur ausgenutzt. Als ich neugierig wurde, hat sie sogar versucht, den Verdacht auf dich zu lenken. Und wann ist dir das alles klar geworden? Pearl hat mehrere Fehler gemacht. Erstens mit dem Gürtel. Von dem dachte Pearl, du hättest ihn mir aus Versehen mitgegeben. Sie dachte, es wäre einer mit Heroin. Als wir zwei dann zusammen in dem Espresso waren, ließ ich meinen Koffer bei euch im Geschäft stehen und... Und da nahm Pearl den Gürtel heraus. Ja, ganz richtig. Sag mal, warum wollte May so unbedingt den Brief von Louis haben? Ich nehme an, Louis wusste etwas über May aus seiner Vergangenheit. Und May hatte Angst, davon stünde etwas in dem Brief an Winter. Aber nach seinem Gespräch mit Virginia war Louis nur noch auf eines aus. Virginia von Winter loszureißen. Eben. Deshalb auch sein Drohbrief mit meiner Unterschrift. Sieh mal, Robert, ist das nicht dein Inspektor? Eric? Ah ja, Eric, hier. Kann man euch aber wirklich nicht finden. Guten Abend, Mrs. Bristol. Guten Abend. Guten Abend, was gibt's denn, Eric? May haben wir hochgenommen und unter Anklage gestellt. Zurzeit ist er in der Savile Row und wartet auf seinen Anwalt. Bravo. Mrs. Bristol, ich habe einen Haussuchungsbefehl für La Boutique beantragt. Er ist zwar noch nicht eingetroffen, aber mit Ihrer Genehmigung könnten wir das gleich hinter uns bringen. Natürlich, Inspektor. Wenn Sie wollen, können wir sofort hinfahren. Ich finde es eigentlich besser, Mrs. Bristol, wenn Sie uns das überlassen würden. Ganz meine Meinung. Ich komme später noch zu dir, Eve. Wenn du meinst, Robert. Hier sind die Schlüssel. An der Ecke der Anhalten kommen. Jawohl, Sir. Gibt es noch einen zweiten Eingang? Ja, einen Lieferanteneingang. Hier an der Seite. Gut. Lever und Beckett behalten die beiden Eingänge im Auge. Jeder, der herauskommt, wird angehalten. Jawohl, Sir. Da kommt schon jemand aus dem Laden, Sir. Dort, Sir. Pearl Mortimer. Sie hat dich gesehen, Robert. Was treibt die mitten in der Nacht in der Boutique? Jemand hat sie gewarnt. Hat Karl May etwa telefoniert? Nur mit seinem Anwalt. Nein, Mensch. Der hat mit einer Frau gesprochen. Der Karl hat mich reingelegt. Die Frau geht wieder in den Laden zurück, Sir. Los, Eric. Leider Beckett, niemand rauslassen. Jawohl, Sir. Ja. Das hat das Schloss blockiert. Das glaube ich nicht. Sie hat nur irgendwas vor die Tür geschoben. Los, Eric. Los. Hier ist sie nicht. Herr! Weg von der Tür. Machen Sie keinen Unsinn. Geben Sie mir den Revolver. Haben Sie mich nicht gehört? Ich warne euch. Einen Schritt näher und ich schieße. Bleib, wo du bist, Eric. Das bringt die Glatt fertig. Und nicht zum ersten Mal. Runter mit euch ins Souterrain. Sie haben Louis umgebracht, was, Pearl? Haben Sie nicht gehört? Runter, alle beide, ins Souterrain. Und wenn wir es nicht tun, Pearl? Ich gebe euch 5 Sekunden. Genau 5 Sekunden. Wenn ihr bis dahin nicht unten seid... Pass auf, Eric. Nimm den Revolver! Nimm den Revolver da! Lassen Sie mich! Lassen Sie mich! Vorsicht! Hast du was abgekriegt? Nein. Nur das Fenster. Halt sie auf. Los, komm, hinterher. Los. Halt sie, Beckett. Achtung, der Wagen. Was ist passiert? Wie kam denn das, Beckett? Sie ist blind über die Straße gerannt. Wahrscheinlich hat sie den Wagen überhaupt nicht gesehen. Sie ist ihm direkt unter die Räder gelaufen, Sir. Ich glaube nicht, dass wir uns noch um einen Haftbefehl bemühen müssen, Eric. Sie war sofort tot. Oh, Robert. In ihrer Handtasche befand sich eine beträchtliche Menge Heroin. Sie war im letzten Augenblick gewarnt worden und wollte das Zeug noch schnell aus dem Laden schaffen. Karl May hat, nachdem er von Pearl Mortimers Pech und Ende gehört hat, ein umfassendes Geständnis abgelegt. Hat er Louis umgebracht? Nein. Aber er hat gesagt, wie das mit Louis passiert ist. Pearl Mortimer bekam den Auftrag, Louis aus dem Weg zu schaffen. Sie ließ ihm in deinem Namen bestellen, er möchte in die Boutique kommen. So eine Gemeinheit. Und da ist er also hingegangen. Ja. Du siehst müde aus, Eve. Geh jetzt schlafen. Soll ich Kaffee machen? Oh ja, du, das ist eine gute Idee. Was hast du jetzt vor, Robert? Fährst du nach Venedig zurück? Du hast doch Urlaub. Ja. Aber ich glaube, du brauchst Ferien viel dringender als ich. Ach was. Eve, ich sag dir was. Warum fahren wir eigentlich nicht zusammen nach Venedig? Catherine und Freddy, die würden sich sicher riesig freuen. Ach, das hat doch keinen Sinn, Robert. Warum denn nicht? Da sitzen wir und reden über Pearl, über Louis. Über alles, was in meiner Boutique passiert ist. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Weißt du, Venedig ist ein ganz besonderes Pflaster. Auf jeden Fall hat es eine ganz besondere Wirkung auf mich. Venedig. Vielleicht bringe ich dich dazu, La Boutique zu vergessen. Wenn ich Glück habe, sehr viel Glück habe. Vielleicht kann ich dich sogar dazu überreden, Louis zu vergessen. SWR 2 Hörspiel. Ich habe es dir schon mal gesagt. Dann nur über deine Leiche. Ja, Liebling, das sagst du dauernd. Aber damit kommen wir auch nicht weiter. Also lass mich mal erklären. Alice. Da gibt's nichts zu erklären. Ihr habt das Stück gelesen und ihr mögt es nicht. Aber doch, wir mögen es, Liebling. Es ist voller Spannung, voller Lache und voll von... dämlichen Situationen. Naja, dämlich. Hör zu, Johnny. An meinen Stücken ist nur eines dämlich, nämlich die Schauspieler, die darin auftreten. Noch so eine Bemerkung und ich drehe die... Ach komm, Alice, setz dich nicht aufs hohe Ross. Du weißt es doch ganz genau. Der geheimnisvolle Professor. Der geistesabwesende Doktor. Der Inspektor mit der langen Leitung. Der unschuldig aussehende Schulmeister. Behalt ihn im Auge, Mark. Behalt ihn im Auge. Das stimmt zu sein. Mark! Du weißt schon, wer den Mord begangen hat? Aber natürlich, meine Süße. Oh! Laut... Ich, einen Augenblick. Für was haltet ihr zwei euch eigentlich? Für wie... Neues, etwas... Etwas lebensnahes. Was lebensnahes?

Steh auf und komm mit marschieren. Hat er dir wehgetan, Liebling? Er hat mich ins Auge getroffen. Mitten ans Auge. Sagen Sie mal, Arnold, war das wirklich Ihr Diener, der bei dem ersten Anruf am Telefon war? Bei dem Anruf für Mr. Nelson, meine ich. Ja, natürlich. Ich wollte doch feststellen, wie Mr. Nelson und Roland Hurst auf diesen Anruf reagieren. Aber angenommen, Ihr kleiner Trick wäre missglückt. Angenommen, Hurst und Nelson hätten beide gleich reagiert und wären nur verblüfft gewesen über den Anruf. Ich wusste, dass das nicht geschehen würde. Verblüfft würde nur der Unschuldige sein. Der Schuldige aber würde erschrecken. Der Mann, der die Briefe gestohlen hatte, war nämlich fest davon überzeugt, dass niemand etwas von ihrer Existenz wusste. Denn offiziell hatte doch der Inspektor als erster die Leiche untersucht. Sie haben doch Zeit genug gehabt, sich der Briefe zu bemächtigen, bevor er sie zu mir kam. Vorausgesetzt, es wäre Ihnen rechtzeitig eingefallen. Eine Veranlassung gehabt, noch einmal zurückzukommen. Ja, da haben Sie recht. Wir sind wirklich sehr an Ihrer Schuld, Dr. Clifford. Och, aber im Gegenteil. Na, erstens, weil ich zunächst auch Sie im Verdacht hatte. Und zweitens, weil Sie nur durch meine Zerstreutheit in diesem Fall verwickelt worden sind. Inwiefern? Leider. Der zerstreute Doktor, wie er im Buche steht. Entschuldigen Sie, Herr Professor, aber Dr. Harrison möchte Sie gerne einen Augenblick sprechen. Ja, natürlich. Kommen Sie mit an. Ja, gerne. Wir sind gleich wieder da, Mr. Harrison. Ja, schon gut, schon gut. Also ich muss sagen... Wir haben einen Abend hinter uns, der... ...sondern auch lehrreich, Liebling. Wieso? Na, wir treten jetzt schlimmen und geheimnisvollen Professoren... Aber keiner von uns hat das Zeug je ernst, dass du die Sache mit anderen Augen ansiehst. Ja, allerdings. Ich finde das Stück von Alice gar nicht so schlecht. Ihr letztes Stück, meine ich. Völlig verrückt natürlich, aber ganz gut geschrieben. Ich habe es noch nicht mal gelesen. Des Mannes findet, und zwar in einem fremden, verlassenen Haus, am Rande eines... Du, John! Der heutige Abend als Bühnenstück... Du Liebling, wir müssen das Stück jetzt spielen. Wir müssen es einfach spielen. Was? Die ganze Geschichte noch einmal? Noch 10-mal, 100-mal, Abend für Abend? Ja! Nur über... SWR 2 Hörspiel. Erinnern Sie sich bitte genau, Herr Falcone. Wir sprechen immer noch vom 2. August. Sie waren mit Frau Josiane Despierre in dem Hotelzimmer, in dem Sie sich immer trafen. Ja. Das Sie das blaue Zimmer nannten. Ja. Erinnern Sie sich an die Einzelheiten. Sie haben uns erzählt, Frau Josiane habe Sie, während dabei, in die Lippe gebissen. Ja. Darum bin ich ja in das Bad nebenan gegangen. Während Josiane noch auf dem Bett liegen blieb. Ja, können Sie uns die Sätze wiederholen, die da zwischen Ihnen beiden gefallen sind? Bitte erinnern Sie sich an alle Einzelheiten. Ja, ich will versuchen. Ich habe das alles ja schon so oft. Meinem Anwalt, dem Herrn Psychiater... Ich kann Ihnen als Untersuchungsrichter nicht ersparen, auch mir noch einmal alle Einzelheiten. Ja, ja, ich will versuchen. Ich ging also in das Badezimmer... und tupfte mit einem Handtuch auf meine Lippe. Habe ich dir wehgetan, hat Josiane gefragt. Habe ich dir wehgetan, Toni? Nein. Bist du mir böse? Nein. Und wenn deine Frau dich fragt? Nein, nein. Liebst du mich, Toni? Bist du sicher? Könntest du mit mir leben? Das ist sehr wichtig. Hat sie Sie das gefragt? Ja, Herr Richter. Vielleicht nicht ganz mit diesen Worten. Man weiß doch nicht, während man das sagt, dass das plötzlich eines Tages aktenkundig wird. Könntest du mit mir leben oder könntest du dein Leben mit mir verbringen? So etwas hat sie gefragt und ich war noch immer mit dem Handtuch beschäftigt und mit meiner Lippe. Die ein bisschen geschwollen war, sodass ich gar nicht lächeln konnte, aber im Scherz wollte ich doch antworten und ich habe etwas gesagt wie, dass ich mich schon dran gewöhnen würde. Das Badezimmerfenster war nur leicht angelehnt und ich sah den Nachmittagszug einfahren und all die Reisenden über den Platz kommen. Im Ernst, Toni? Wenn ich frei würde, würdest du dich auch von deiner Ehe befreien? Ich erinnere mich genau, dass ich den Satz nicht richtig verstanden hatte, weil die Lokomotive so laut pfiff. Ich habe sie nochmal danach fragen müssen und in diesem Augenblick sah ich ihren Mann in der Menge der Reisenden. Nicolas, wo ist er? Er kommt gerade vom Zug. Kommt er hierher? Ja. Sie blieb ruhig auf dem Bett liegen, aber ich geriet in Panik. Ich konnte sie gar nicht mehr ansehen. Ich griff nach meinen Sachen und stürzte aus dem Zimmer. Ich kannte mich in dem Hotel gut aus. Ich lief eine Treppe höher, dort wo die Kammern fürs Personal sind, zog mich an und kletterte über die Feuerleiter und die Nachbargarage in die Seitenstraße, in der Josiane immer ihren grauen Deschevaux parkierte. Mein roter Lieferwagen stand in der Rue Sola. Ich fuhr auch gleich weg. Noch nie war Nicolas an einem Donnerstagnachmittag in die Stadt gefahren. Wenn Josiane in der Stadt war, musste er eigentlich im Geschäft bleiben. Höchstens, dass er seine Mutter gebeten hatte, ihn zu vertreten. Ja. Haben Sie nie daran gedacht, Herr Falcone, dass jemand einen anonymen Brief an Herrn Nicolas de Pierre geschrieben haben könnte? Auf unserem Dorf. Da wusste doch niemand von unserem Verhältnis. Wir sind ja im Ganzen nur 8 Mal im blauen Zimmer gewesen. Und im Hotel, Sie wissen doch, dass es meinem Bruder gehört, der sagt nichts. Ihre Schwägerin? Sie hält zu mir wie zu ihrem Mann. Über die Familie geht ihr nichts. Es ist da noch jemand. Wer? Können Sie sich das nicht denken? Es wäre doch denkbar, dass Frau Josiane selbst, oder? Nein. Nein, nein, nein. Das ist unmöglich. Wie Sie meinen. Erzählen Sie mir doch mal, wie Ihr Verhältnis angefangen hat. Ach, wir kannten uns schon als Kinder. Wir sind ja in dem gleichen Dorf aufgewachsen, in die gleiche Schule gegangen, zur ersten Kommunion. Nein, nein, nein, nein. Ich meine nur Ihr Liebesverhältnis. Hatten Sie es schon, bevor Josiane Ihren Freund heiratete? Nicolas war nicht mein Freund. Na gut, Ihr Mitschüler. Haben Sie vor der Heirat Ihres Mitschülers Nicolas schon intimen Verkehr mit Frau Josiane gehabt? Nein, Herr Richter. Auch keinen Flirt? Haben Sie sie nie geküsst? Der Gedanke wäre mir gar nicht gekommen. Warum nicht? Weil... Wie soll ich das sagen? Sie war die Tochter von Dr. Fromier, wohnte im vornehmsten Haus des Dorfes, wir nannten es sogar das Schloss. Ich hätte gar nicht gewagt, mich ihr... Ja, und dann dürfen Sie nicht vergessen, ich bin ja nach der Schule weg von zu Hause und in die Lehre. Ja, ja, aber als Sie vor 4 Jahren, selber verheiratet, Vater einer Tochter, in Ihr Dorf zurückkehrten und dort Ihr Haus und Ihre Werkstatt für landwirtschaftliche Maschinen bauten, da sind Sie doch gleich in Beziehung zu ihr getreten. Nein, nein, Herr Richter. Ich habe Josiane ja fast nie gesehen. Sie hatte Nicolas de Pierre geheiratet, führte mit ihm das Geschäft. Sie wissen ja, den Kaufladen. Ich habe natürlich manchmal eine Besorgung dort, aber meistens kaufte ja meine Frau ein. Na gut, aber sagen Sie mir, wie das angefangen hat. Sie haben uns erzählt, Ihre Begegnung am 2. August war die 8. und letzte im blauen Zimmer. Wann hat denn das nun angefangen? 11 Monate vorher, an einem Donnerstag im September. Donnerstags fuhr Josiane immer in die Stadt. Deshalb waren ja unsere Rendezvous auch immer an einem Donnerstag. Na schön. Und wie war das nun an diesem Donnerstag im September? Tja, naja, ich war auf einer Kundenfahrt gewesen und es war spät geworden. Ich trinke ja eigentlich nicht, aber bei den Kunden kann man manchmal... Konnte ich manchmal eine Runde nicht ausschlagen. Und wie ich schon in der Dämmerung nach Hause komme, sehe ich vor dem Waldstück, ehe die Straße die Kurve zu unserem Dorf macht, Josiannes Deschevaux stehen und daneben in ihrem hellen Kleid Josiane. Sie winkte, ich hielt natürlich an. Hielten Sie immer an, wenn eine Frau winkte? Wie meinen Sie das? Unsere Untersuchung hat ergeben, dass Sie auf Ihren Berufsfahrten gelegentlich... Abenteuer mit Frauen gehabt haben. Ja, natürlich. Wieso natürlich? Ja, ist das nicht bei jedem Mann so? Also bitte erzählen Sie weiter. Sie winkte, Sie hielten an. Ein Glück, dass du vorbeikommst, Toni. Wieso duzten Sie sich da schon? Ja, seit unserer Schulzeit doch. Ah, ja. Also fahren Sie fort. Ein Glück, dass du vorbeikommst, Toni. Was ist denn? Hast du eine Panne? Hast du einen Wagenheber bei dir? Lass ich ihn damit zu Hause, Bums platzt mit der Reifen. Hast du ein Reserverad? Ja. Es ist schon so dunkel. Kannst du genug sehen? Du wirst zu spät zum Essen kommen. Ach, weißt du, bei meinem Beruf kommt das häufig vor. Was sagt denn deine Frau dazu? Ach, sie weiß doch, dass es nicht meine Schuld ist. Wo hast du sie denn kennengelernt? Giselle? In Poitiers? Deine Frau ist zu blond. Liebst du die Blonden? Halt doch mal den Schraubenschlüssel, bitte. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ich habe mich schon immer als Mädchen gefragt, ob du vor Brünetten Angst hast. Warum? Weil du damals alle Mädchen aus dem Dorf geküsst hast. Nur mich nicht. Das ist wahr. Hast du einen Lappen? Möchtest du es mal probieren? Was? Das. Möchtest du es? Möchtest du es? Und dann haben sie, dann hat sie sie, dann sind wir ein bisschen von der Straße weggegangen und haben uns ins Gras gelegt am Waldrand. Ich habe nie geahnt, dass sie so sein könnte. Was wollen Sie damit sagen? Naja, sie war doch für mich immer die aus dem Schloss und ich hielt sie für kalt und hochmütig wie ihre Mutter. War sie hinterher nicht verlegen? Nein, nein, gar nicht. Sie war sehr, sehr glücklich. Ich danke dir, Toni, hat sie gesagt. Ich danke dir, Toni. Du, seit der Schulzeit habe ich mich immer danach gesehnt. Erinnerst du dich noch an Linette, die Schielte? An der du trotzdem monatelang nachgelaufen bist? Ich habe euch einmal erwischt. Hinter der Ziegelei. Du hast es nicht vergessen? Weil es das erste Mal war. Oh, wie ich dich gehasst habe. Monatelang habe ich abends im Bett gebetet, dass sie krank würde oder verunglücken sollte. Du, ich glaube, wir müssen jetzt gehen. Nein, steh noch nicht auf, Toni. Du, überleg dir, können wir uns nicht woanders treffen als am Straßenrand? Ich fahre jeden Donnerstag in die Stadt. Ich weiß. Vielleicht könnte uns dein Bruder in seinem Hotel... Aha, ich verstehe. Ja, seit diesem Abend war also alles abgemacht. Nein. Abgemacht? Ja, Sie haben sich doch dann donnerstags im blauen Zimmer getroffen. 8 Mal bis zum 2. August. Ja, aber abgemacht. Es ist eben so gekommen, Herr Richter... Während man es lebt, ist das Leben ganz anders als hinterher. Wieso, Herr Falcone? Ich meine, Herr Falcone, was soll das jetzt? Na ja, weder an dem Septemberabend noch in den ganzen 11 Monaten bis zu dem 2. August habe ich auch nur im Traum daran gedacht, dass ich das alles einmal vor Gericht, dass ich mich vor Ihnen an jeden Satz, an alles erinnern. Ich will bestimmt immer die Wahrheit sagen, aber manchmal nach den Verhören, da denke ich immer, das Richtige habe ich doch nicht gesagt. Naja, so gesehen natürlich. Ja, versuchen Sie sich nur an jede Einzelheit zu erinnern. Zum Beispiel also nun an diesem 2. August. Sie haben doch vorhin gesagt, dass sie von Panik ergriffen worden seien, als sie aus dem Badezimmerfenster schauten und Nicolas de Pierre erkannten. Haben Sie befürchtet, dass er gewalttätig sein könnte? Ja, dass er vielleicht eine Waffe bei sich haben könnte? Nein. Nicolas war ja eher ein Schwächling. Wir haben ihn als Kinder auch immer gehänselt, obwohl... Ja. Er ist mir nie ganz geheuer gewesen. Schon auf der Schule? Ja. Ich habe drum auch am Abend des 2. August, als ich schon längst wieder zu Hause war, in meinem Büro gesessen. Meine Frau und das Kind mussten mit dem Abendessen warten. Und habe immer die Straße beobachtet, bis endlich noch nicht ganz 7:30 der graue de Chevaux kam. Josiane saß am Steuer, ihr Mann neben ihr. Beide haben nicht zu mir herübergeschaut. Und dann haben sie sich zum Essen gesetzt. Mit ihrer Frau? Und unserer Tochter. Wie geht's ihr? Ihrer Tochter, gut. Machen Sie sich keine Sorgen. Nach dem, was wir aus den bisherigen Verhören erfahren haben, war Ihre Frau eine ausgezeichnete Hausfrau. Haben Sie sie deswegen geheiratet? Als ich Giselle heiratete, wusste ich das noch nicht. Liebten Sie sie? Haben Sie schon vor Ihrer Verheiratung mit ihr geschlafen? Nein. Begehrten Sie sie nicht? Doch, sicher. Ich habe sie doch geheiratet. Glauben Sie, dass Ihre Frau sie liebte oder wollte sie nur versorgt sein? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Giselle, wir führten eine gute Ehe. Sie behaupten, dass Sie nie an eine Scheidung gedacht haben. Das ist die Wahrheit. Auch nicht in den letzten Monaten? Nicht einen Augenblick. Und trotzdem haben Sie zu Ihrer Geliebten gesagt... Aber hören Sie, Herr Richter, sowas habe ich nie gesagt. Sie hat gefragt, sie hat gesprochen, sie lag nackt auf dem Bett, ich stand nackt vor dem Spiegel. Wir hatten gerade bei... Sie wissen sowas doch genauso gut wie ich. Ich verstand kaum, was sie sagte, dann kam auch noch der Zug. Ich schüttelte den Kopf und nickte, ich tupfte mir die Lippe. Ich war glücklich. Ich dachte an sonst was. Woran zum Beispiel? Das weiß ich nicht. Manchmal ist es mir lieber, ich bin in meiner Zelle, wo mich niemand fragt. Ich kann Ihnen meine Fragen nicht ersparen, Falcone. Das wissen Sie ganz genau. Erinnern Sie sich zum Beispiel noch, wie der Abend des 2. August weiterging? Sie hatten also Josiane de Pierre und ihren Mann heimkommen sehen. Beide hatten aus ihrem Duschwo nicht herübergeschaut zu Ihnen. Und Sie gingen zum Essen zu Ihrer Frau Giselle und zu Ihrer Tochter Marianne. Wir brachten Marianne bald zu Bett, das heißt, ich tat es. Während meine Frau den beiden Fräulein Mollard, unseren Nachbarinnen, Bescheid sagte, die immer bei uns auf Marianne aufpassten, wenn wir weggingen. Ich hatte nämlich während des Essens schon den Vorschlag gemacht, mit meiner Frau ins Kino zu fahren. Also wieder in die Stadt zurück? Ja, ich wollte unbedingt meinen Bruder sprechen, ob er von Nicolas und Josiane etwas beobachtet hatte. Ja, wir haben das Gespräch Ihres Bruders mit Ihnen zu Protokoll genommen, so wie Ihr Bruder es uns berichtet hat. Ich werde es Ihnen vorlesen. Wo ist das? Hier. 10 Minuten nachdem Toni gegangen war, ist Josiane aus dem Zimmer heruntergekommen, heiter, als ob nichts wäre, und sprach laut, damit ihr Mann, der auf der Terrasse saß, es hören konnte, mit dem Zimmermädchen. Wie sie schon aus der Tür war, hat sie plötzlich so getan, als ob sie Nicolas jetzt erst bemerkte. »Du, was machst du denn hier?«, hat sie gesagt. Das war ein Gespräch, habe ich nicht gehört. Es sah nicht aus, als wenn sie sich zankten. Sie hat sich zum Beispiel seelenruhig die Lippen angemalt. Der Eindruck, den er machte, ist schwer zu beurteilen. Er wirkt ja immer verschlossen oder bedrückt und lacht nie. So hat mir es mein Bruder auch erzählt. Aha. Giselle und ich gingen in der Pause rasch auf ein Bier zu ihm und während Giselle in die Küche ging, um unsere Schwägerin zu begrüßen, konnte ich meinen Bruder fragen. Josiane hat sich sehr geschickt aus der Affäre gezogen, hat er noch gesagt. Und nachher beim Nachhausefahren hat meine Frau plötzlich von den Ferien gesprochen. Sag mal, Toni... Ich weiß noch, dass sie danach eine Pause machte und dass es mir einen Stich ins Herz gab, was sie fragen würde. Findest du nicht, dass Marianne seit einiger Zeit sehr blass aussieht? Ich habe vorhin mit Dr. Riquet gesprochen. Er meint, Kinder brauchen eine Luftveränderung. Wenn wir es können, rät er uns, im nächsten Jahr mit ihr ans Meer zu fahren. Warum eigentlich nicht? In diesem Jahr? Ja. Glaubst du, dass du es einrichten kannst? Und wir haben schon August. Meinst du, dass wir noch ein Zimmer bekommen? Lass es uns in Sable d'Olonne versuchen. Weißt du noch, wo wir im ersten Jahr waren? Wir können am Samstag fahren. Ich werde morgen das Hotel anrufen. Wenn Sie nur ein Zimmer haben, könnte man notfalls ein Bett für Marianne. Lassen deine Geschäfte denn die Reise zu? Die 2 Wochen. Waren Sie froh, Herr Falcone, mit Ihrer Familie für 14 Tage zu verschwinden? Oder was war Ihre Absicht, als Sie diese Ferienidee so schnell aufgriffen? Ich weiß es nicht. Das Gespräch mit meinem Bruder hatte mich irgendwie beruhigt und ich war doch gern mit meiner Familie zusammen. Im ersten Jahr unserer Ehe war ich mit Giselle 8 Tage am Meer gewesen und jetzt hatten wir es geschafft. Ich konnte uns und dem Kind ein Hotel bieten. Ich war sehr froh an dem Abend, als wir aus der Stadt heimfuhren. Ich hatte meine Frau sehr lieb. Haben Sie es ihr gesagt? Ich glaube, ich traute mich nicht. Ich frage mich, Herr Falcone, ob Sie, als Sie Ihrer Frau den Vorschlag machten, an die See zu fahren, nicht eine Gelegenheit suchten, sie zu täuschen, den guten Mann und fürsorglichen Vater zu spielen, um ihren Argwohn zu zerstreuen. Was halten Sie von dieser Erklärung? Sie ist falsch. Dann behaupten Sie also, dass es Ihre Absicht war, sich von Ihrer Geliebten zu entfernen. Hatten Sie schon beschlossen, sie nicht mehr wiederzusehen? Ich hatte doch keinen Plan. Haben Sie Josiane im Laufe der folgenden Monate wiedergesehen? Nein. Hat sie Ihnen nicht mehr das Zeichen gemacht? Mit dem Handtuch? Ja. Wer ist übrigens auf den Gedanken gekommen? Josiane. Erst wollte sie immer ein bestimmtes Paket Stärke in eine Ecke des Schaufensters stellen, aber da hatte sie Angst, ihr Mann könne plötzlich mal umdekorieren. Und so hat sie dann immer an den Donnerstagen, an denen sie mich im Hotel wurde treffen können, ein Handtuch aus ihrem Fenster gehängt. Und seit dem 2. August also nicht mehr? Ich weiß es nicht, Herr Richter. Ich habe manchmal an den Vormittagen am Strand, während ich mit Marianne Ball spielte, daran gedacht, ob es wohl hängen würde. Aber nach den 2 Wochen am Meer, da habe ich es immer vermieden, donnerstags morgens an Ihrem Haus vorüberzufahren. Lieber Herr Falcone, nun täuschen wir uns doch nicht darüber, wie wenig glaubhaft Ihre Flucht ist. Sie haben uns erzählt, Josiane sei die einzige Frau, die für Sie körperlich geradezu eine Erfüllung gewesen sei. Ich müsste in dem Protokoll nachlesen. Es ist im Zusammenhang mit dem Blauen Zimmer sogar das Wort Offenbarung gefallen. Und nur weil Sie eines Nachmittags vom Blauen Zimmer aus Josiannes Mann aus dem Bahnhof kommen sehen und auf der Terrasse des Hotels eine Limonade trinken, wollen Sie uns einreden, Sie hätten die Beziehung abbrechen wollen, die doch schließlich schon seit der Kinderzeit bestanden? Oder sind Sie vielleicht nach Ihrer Lehrzeit in Poitiers nicht wegen Josiane in Ihr Dorf zurückgekommen? Bestimmt nicht. Aber Sie waren doch mehr als 10 Jahre weg. Sie hätten doch noch überall Ihre Werkstatt einrichten können. Ja, vergessen Sie nicht, mein Bruder hatte ja inzwischen schon das Hotel in der Stadt. Es war doch praktisch in seiner Nähe anzufangen. Außerdem war Josiane doch längst verheiratet, genau wie ich. Ja, aber das hatten Sie doch nicht gewusst. Nein, nein. Nein, das war eine richtige Überraschung. Nicht, dass sie geheiratet hatte, sondern dass sie Nicolas Depierre geheiratet hatte. Die Depierres und die Formiers. Das waren doch Welten. Beide Väter waren zwar tot, aber die Mütter. Frau Depierre ist eine typische, reich gewordene Bäuerin. Frau Dr. Formier, eine Provinzbürgerin, zwar verarmt, aber mit Standesbewusstsein. Ich bin nie dahinter gekommen, wie die Verbindung zustande kam. Für die alte Depierre kann es fast eine Genugtuung, eine Rache an der Vornehmerin gewesen sein. Und Frau Dr. Formier, vielleicht wollte sie ihre Tochter gesichert wissen. Vielleicht hat sie sich ausrechnen können, dass Josiane ziemlich bald eine reiche Witwe sein würde. Wieso? Wieso Witwe? Na ja, ich habe Ihnen doch schon erzählt, Nicola war doch schon auf der Schule kränklich, vom Turnen immer befreit und hatte Anfälle. Anfälle? Man sprach nicht darüber, aber einmal lag er plötzlich mitten im Unterricht auf dem Boden mit verdrehten Augen und Schaum vorm Mund. Später behielt ihn seine Mutter immer im Hause. Sie spürten offenbar voraus einen oder mehrere Tage, wann die Krankheit kommen würde. Als Sie von der Heirat erfahren haben, ist Ihnen da nicht der Gedanke gekommen, dass Nicolas Josiane sozusagen gekauft haben könnte? Oder dass seine Mutter sie für ihn gekauft hatte? Vielleicht. Dass sie ihn aus Liebe geheiratet hatte, konnte ich nicht glauben. Ich habe Josiane zuerst sogar ein bisschen verachtet. Sie war doch mein Idol gewesen, aber dann verstand ich und ich habe sie bedauert. Ich habe mich als Kind auch nicht immer satt essen können. Aber ich wohnte nicht in einem Schloss und brauchte nicht den Vornehmen zu spielen. Was waren Ihre Beobachtungen von dem Leben der Depierres? Meine Beobachtungen? Der Meister hat ja meine Frau eingekauft. Sie sah und hörte natürlich mehr und ich selber habe wahrscheinlich gar nicht viel beobachtet und weiß das meiste von ihr. Alle Leute im Dorf merkten bald, dass Josiane und die alte Depierre nur das nötigste Geschäftliche zusammen besprachen, wenn sie im Laden waren. Die alte Frau hat sich in das kleine Häuschen zurückgezogen, das hinten im Garten liegt, aber die bediente ja manchmal im Geschäft, wenigstens in der ersten Zeit noch. Später wollten die Leute wissen, dass sie ihr Haus überhaupt nicht mehr verließ und dass nur Nicola zwei- oder dreimal am Tag zu ihr ging. Haben Sie denn nie mit Josiane über Ihren Mann gesprochen und über Ihre Ehe? Nein, nie. Herr Falcone, Sie sind achtmal mit ihr in dem blauen Zimmer gewesen und Sie haben ihr nie eine Frage dieser Art gestellt. Sie haben doch von Ihrer gemeinsamen Zukunft gesprochen. Von unserer Zukunft? Ja, sie hat Sie doch gefragt, könntest du mit mir leben? Und Sie haben doch nicht Nein gesagt, sondern zugestimmt. Ich habe nicht Nein gesagt. Ich habe halb im Scherz gesagt, man könnte sich daran gewöhnen. Wenn ich ernstlich vorgehabt hätte, mit ihr zu leben, dann hätte ich das auch nicht so gesagt. Wie denn? Wie hätten Sie es denn dann ausgedrückt? Ja, das weiß ich nicht. Ich habe es ja nicht vorgehabt. Aber Sie liebten sie doch. Wenn Sie sie nicht liebten, wie erklären Sie dann... Herr Richter, das fragen mich alle. Das haben Sie mich schon gefragt. Das fragt mich der Psychiater, das fragt mich mein Verteidiger. Wenn ich bloß wüsste, was man bei Gericht unter Lieben versteht. Ich liebte meine Frau. Ich kann Ihnen das nicht so beschreiben. Aber zum Beispiel am letzten Tag am Strand von Sable d'Olonne am Morgen. Wir lagen unter unserem Sonnenschirm und meine Frau klapperte eifrig mit den Stricknadeln, weil sie ihren blauen Pullover bald fertig kriegen wollte. Ich habe manchmal so hinübergeblinzelt zu ihr und war sehr... Obwohl ich gerade in der Nacht zuvor immer an Josiane hatte denken müssen und an das blaue Zimmer und unsere Umarmungen, aber ich war sehr... Woran denkst du? An dich. Was denkst du? Dass ich Glück gehabt habe, weil ich dich getroffen habe. Marianne, gib auf dich Acht. Komm in den Schatten. Ich weiß noch, was ich dachte. 7 Jahre sind wir jetzt verheiratet, dachte ich. Und jetzt werden wir allmählich alt werden und Marianne wird ein junges Mädchen werden. Und eines Tages werden wir an ihrer Hochzeit teilnehmen und nicht lange wird's dauern, dann wird sie uns verkünden, dass sie ein Baby erwartet und im Entbindungsheim wird ein fremder Mann, der dann ihr Mann ist, den Vortritt vor uns haben. Und vielleicht werden Giselle und ich uns von diesem Augenblick an wirklich lieben. Oder braucht es dafür nicht lange Jahre? Lange Jahre mit vielen gemeinsamen Erinnerungen. Ganz sicher dachte meine Frau etwas ganz Ähnliches, denn als ich bei der Heirat unserer Tochter war, da sagte sie plötzlich, es ist ein ganz komisches Gefühl, wenn ich denke, dass Marianne schon bald zur Schule geht. Herr Falcone, es ist mir sehr lieb, wenn Sie mir diese Einzelheiten erzählen. Ich bin nicht voreingenommen gegen Sie, auch wenn Sie hier unter Anklage auf Mord stehen. Ich werde Ihnen noch andere Fragen stellen, die keine direkte Beziehung zu der Anklage zu haben scheinen. Ich möchte nämlich ein genaues Bild von Ihnen gewinnen. Es wäre mir zum Beispiel sehr lieb, wenn Sie mir den Ablauf eines Ihrer Alltage schildern könnten. Ja, der variiert nach den Jahreszeiten und auch den Wochentagen. Er hängt vor allem, er hing vor allem von den Märkten ab. Da fuhr ich manchmal schon um 5 Uhr morgens von zu Hause weg. Ja, stand Ihre Frau dann auf, um Ihnen das Frühstück zu machen? Sie ließ sich das nicht nehmen. Sie fütterte dann auch immer gleich die Hühner und die Kaninchen. Marianne musste erst, seit sie zur Schule ging, um 7 geweckt werden. Also erst in den letzten Monaten. Meine Frau brachte sie manchmal hin, weil sie dann gleich ihre Besorgungen machte beim Fleischer und dem Laden. Im Laden der Depierres? Ja, es gibt ja nur den im Dorf. Ja. Ihre Frau hat Sie nie gebeten, etwas für Sie einzukaufen? Nur wenn ich in die Stadt fuhr und wir etwas brauchten, was man im Dorf nicht bekam. Gingen Sie nie in den Laden der Depierres? Vielleicht alle 2 Monate mal, wenn bei uns Großreine machen war oder meine Frau die Grippe hatte. Zu welcher Zeit kam eigentlich bei Ihnen die Post? Die ließ ich mir nicht ins Haus bringen. Die holte ich mir immer ab, weil der Briefträger bei uns nicht vor dem Mittag gewesen wäre. Und manches konnte ich doch vormittags schon erledigen, wenn ich die Post früh genug gesehen hatte. Deshalb ging ich lieber selber aufs Postamt. Ja, wir werden noch mal darauf zurückkommen. Als Sie von der See zurückkamen, da war ja Ernte und dann bald Weinlese und Messezeit, da hatten Sie also doch sicher sehr viel zu tun. Ja. Haben Sie zum Beispiel am ersten Donnerstag, nachdem Sie zurück waren, nach dem Handtuch gesehen, als Sie durch die Rue Neuf fuhren? Ich fuhr ja nicht mehr durch die Rue Neuf. Aha. Aha, Sie hatten also beschlossen, Josiane nicht wiederzusehen. Das kann man nicht so sagen. Kann es aber nicht sein, dass Sie gar nicht mehr nach dem Handtuch schauen mussten, weil Sie von Ihrer Geliebten auf einem anderen Weg gehört hatten? Ich habe nichts von ihr gehört. Ja, das haben Sie schon mal behauptet. Es wird leider durch die Wiederholung nicht glaubhafter. Herr Falcone, Sie sind mit Ihrer Frau und Ihrer Tochter am 17. August von der See zurückgekommen. Am ersten Donnerstag danach sind Sie gegen Ihre Gewohnheit nicht in die Stadt gefahren. Am Donnerstag drauf fuhren Sie in die Stadt, trafen sich um 10 Uhr morgens im Hotel Ihres Bruders mit dem Sekretär der Landwirtschaftlichen Genossenschaft und haben mit ihm zum Mittag gegessen, sehr früh, und sind dann sofort nach Hause zurückgefahren. Vielleicht, weil Sie Angst hatten, Josiane Depierres in der Stadt zu treffen, wenn Sie bis nachmittags blieben. Angst? Ich hatte mich auch durch die Ferien von Josiane irgendwie entfernt und blieb mir zu Hause bei meiner Familie. Am 4. September haben Sie den ersten Brief bekommen. Ich weiß nicht, von welchem Brief Sie sprechen. Ihr Name und Ihre Adresse waren in Druckbuchstaben auf den Umschlag geschrieben. Die Marke trug den Poststempel der Stadt. Daran kann ich mich nicht erinnern. Der Postbeamte, Herr Bouvier, hat Ihnen gegenüber eine Bemerkung über diesen Brief gemacht. Er hat sie uns wiederholt. Wir haben Sie hier auf Band. Ja, ich habe zu ihm gesagt, das sieht mir ganz nach einem anonymen Brief aus, Toni, habe ich zu ihm gesagt. Leute, die anonyme Briefe schicken, habe ich zu ihm gesagt, schreiben die Adresse immer in Druckbuchstaben. Können Sie sich immer noch nicht darauf besinnen? Was stand in dem Brief, Herr Falcone? Herr Falcone, stand vielleicht darin, alles geht gut, hab keine Angst? Sehen Sie, Herr Falcone, ich bin überzeugt, dass die Person, die Ihnen geschrieben und den Brief in der Stadt in den Kasten geworfen hat, Druckbuchstaben geschrieben hat, nicht weil sie fürchtete, dass Sie sie erkennen können, sondern weil sie fürchtete, dass der Postbeamte sie erkannte. Es handelt sich also um jemanden aus Ihrem Dorf, um jemanden, dessen normale Schrift Herrn Bouvier vertraut war. In der Woche darauf ist ein zweiter Brief für Sie eingetroffen. Auch da war die Adresse in Druckbuchstaben geschrieben. Können Sie sich nicht erinnern, was der Postbeamte damals zu Ihnen sagte? Er hat es uns auf Tonband wiederholt. Sieh mal einer an, habe ich zu ihm gesagt. Ich habe mich vielleicht geirrt, Toni, habe ich zu ihm gesagt. Es kann auch ganz gut eine Liebesgeschichte dahinter stecken. Was stand in dem zweiten Brief, Herr Falcone? Schade, dass Sie uns die Briefe nicht zugeben wollen. Wir wissen doch, dass Sie sie bekommen haben. Ich glaube Ihnen, dass Sie immer aufrichtig geantwortet haben. Warum sagen Sie hier plötzlich die Wahrheit nicht? Frau Josians wegen? Aus irgendeiner falsch verstandenen Ritterlichkeit? Erinnern Sie sich auch nicht mehr an den dritten Brief? Herr Bouvier hat ein besseres Gedächtnis als Sie. Wie er sagt, haben Sie ihn wie die beiden anderen an einem Freitag um den 20. Oktober herum bekommen. Die Briefe sind immer donnerstags nachmittags in der Stadt aufgegeben worden. Donnerstags, Herr Falcone, war sonst Ihr Tag im blauen Zimmer. Können Sie sich nicht denken, dass wir sehr genau wissen, wer Ihnen die Briefe geschrieben hat? Sie haben wohl diese Briefe, diese 3 und die anderen, die dann noch kamen, verbrannt, ja? Also, wenn ich meiner Erfahrung glauben darf, werden Sie Ihre Taktik bald ändern. Sicher wird auch Ihr Anwalt Ihnen dazu raten, ebenso offen über die Briefe zu sprechen wie über alles andere. Wie ging eigentlich Ihr Geschäft in der Zeit? Es war ein gutes Jahr. Ich habe mehrere Traktoren verkauft und die landwirtschaftliche Genossenschaft hatte mir einen großen Auftrag eingebracht auf 2 Getreidemähmaschinen für den nächsten Sommer. Giselle freute sich noch, dass wir einen großen Teil der Hypothek von unserem Haus würden abzahlen können. Wir kommen jetzt zu dem 31. Oktober. Was haben Sie an dem Tag getan? 31. Oktober. Ja, ich habe einen Kunden in Vermoise aufgesucht, 32 Kilometer von uns, und habe fast den halben Tag an seinem Traktor gearbeitet. Ich konnte nicht rauskriegen, was daran nicht in Ordnung war. Ja, und dann habe ich auf dem Hof zu Mittag gegessen. Sind Sie über die Stadt zurückgefahren? Haben Sie Ihren Bruder besucht? Ja, es lag am Wege. Und ich habe mich kurz mit ihm und seiner Frau unterhalten. Haben Sie ihnen etwas von Ihren Sorgen gesagt? Denn die Briefe, die Sie nicht bekommen haben wollen, machten Ihnen doch Sorgen, nicht? Der dritte lautete doch, er war ja eigentlich der kürzeste, also der beunruhigendste. Bald, ich liebe dich. Haben Sie Ihrem Bruder und Ihrer Schwägerin nichts von einer möglichen Veränderung in Ihrem Leben erzählt? Von was für einer Veränderung? Wir werden später darauf zurückkommen. Sie sind also nach Hause zurückgefahren und haben zu Abend gegessen. Dann haben Sie das Fernsehen angeschaut. Sie hatten sich 2 Wochen zuvor einen Fernsehapparat angeschafft. Jedenfalls haben Sie das dem Inspektor der Kriminalpolizei gesagt, dessen Bericht ich hier vor mir habe. Sind Sie dann zur gleichen Zeit wie Ihre Frau zu Bett gegangen? Ja. Wussten Sie nichts von dem, was in dieser Nacht, kaum 500 Meter von Ihnen entfernt, geschah? Wie hätte ich das wissen sollen? Sie vergessen die Briefe, Falcone. Sie leugnen zwar, sie bekommen zu haben, aber ich habe den Beweis dafür. Am nächsten Tag, an Allerheiligen, sind Sie gegen 10 mit Ihrer Tochter an der Hand zur Kirche gegangen. Das stimmt. Sie sind also an dem Laden vorbeigekommen. Fiel Ihnen nichts auf? Die Läden waren geschlossen, wie immer, an Sonn- und Feiertagen. Die Läden im ersten Stock auch? Da habe ich nicht hingesehen. Soll Ihre Gleichgültigkeit bedeuten, dass Sie Ihre Beziehung zu Josiane de Pierre als beendet betrachteten? Ich glaube ja. Oder haben Sie deswegen nicht hingesehen, weil Sie schon wussten? Ich wusste nichts. Herr Falcone, vor dem Laden hatten sich mehrere Leute auf dem Trottoir versammelt. Doch, da versammeln sich jeden Sonntag Leute vor und nach dem Hochamt. Ja, wann haben Sie also von Nicolas Tod erfahren? Zu Anfang der Predigt, sobald er auf die Kanzel gestiegen war, hat Abbé Lourette die Gläubigen aufgefordert, mit ihm für die Ruhe der Seele von Nicolas de Pierre zu beten, der im Laufe der Nacht im Alter von 33 Jahren gestorben sei. Welche Wirkung hatte das auf Sie? Ich war sehr erschrocken. Haben Sie bemerkt, dass nach den Worten des Priesters mehrere Personen sich nach Ihnen umgedreht haben? Nein. Ich wüsste nicht, wieso unsere Dorfbewohner darüber im Bilde gewesen sein sollen. Worüber? Ja, über meine Beziehungen zu Josiane. Als Sie aus der Kirche kamen, sind Sie nicht wie sonst zum Grab Ihrer Mutter gegangen, sondern sofort nach Hause. Wir hatten ausgemacht, meine Frau und ich, dass wir am Nachmittag auf den Friedhof gehen wollten. Auf dem Wege hat der Schmied Didier, Ihr nächster Nachbar, zu Ihnen gesagt, das musste ja eines Tages passieren. Aber so bald, na, da wird sich eine freuen. Da wird eine glücklich sein. Wie? Es kann sein, dass er sowas gesagt hat. Ich erinnere mich nicht. Waren Sie vielleicht so erregt, um es zu hören? Haben Sie Ihrer Frau gleich von dem Todesfall erzählt? Meine Tochter hat es getan. In der Haustür hat sie meine Hand losgelassen und ist in die Küche gestürzt. Erinnern Sie sich noch an die Worte Ihrer Tochter? Ja, sie hat ganz erregt gerufen, Mama, eine große Neuigkeit, Nicolas ist tot. Und wie war die Reaktion Ihrer Frau? Sie hat sich zu mir umgedreht. Ist das wahr, Toni? Erst gestern hat er mich noch bedient. Was wird Josiane tun? Ich weiß es nicht. Er muss dir nicht dein Beileid aussprechen? Heute nicht. Es hat Zeit bis zur Beerdigung. Ist er gestern Abend oder heute Nacht gestorben? Wir haben dann Mittag gegessen, Herr Richter. Wie jeden Sonntag. Rinderbraten mit Nelken gespickt und mit kleinen Erbsen- und Kartoffelpüree garniert. Meine Frau machte das immer sehr, sehr. Aber sie war den ganzen Tag anders als sonst. Und die nächsten Tage? Da bin ich fast die ganze Zeit nicht zu Hause gewesen. Haben Sie nicht versucht zu erfahren, unter welchen Umständen Nicola gestorben war? Ich war ja gar nicht im Dorf, nur einmal auf dem Postamt. Hm. Ich sehe hier, dass der Laden zwar aller Heiligen geschlossen war, aber aller Seelen geöffnet. Das ist so üblich im Dorf. Wer stand hinter der Theke? Ich weiß es nicht. War Ihre Frau an diesem Tag nicht bei De Pierres einkaufen? Ich weiß nicht. Ja, sicher. Aber sie hat Ihnen nichts gesagt? Nein. Ich werde Ihnen sagen, was in dem Laden geschehen ist. Seit mehreren Tagen war Nicolas De Pierres nervös und schweigsam, was bei ihm meistens einen Anfall ankündigte. Während solcher Perioden nahm er auf Verordnung von Dr. Riquet ein Brompulver. Dr. Riquet hat uns das bestätigt. Am 31. Oktober hat seine Mutter ihn um 8 Uhr abends nach dem Essen aufgesucht, während Josiane das Geschirr spülte, und sie hat darüber geklagt, dass ihr eine Grippe in den Gliedern stecke. Wissen Sie, Herr Falcone, dass Dr. Riquet an diesem Abend ausnahmsweise abwesend war, weil er seine kranke Schwester besuchte? Am Tage zuvor, gegen Mittag, war er in den Laden gekommen, um nach Nicola zu sehen und zu sagen, dass er über Nacht nicht im Dorfe sei. Zu der Abwesenheit des Arztes kam noch Frau De Pierres Grippe. Merken Sie, worauf ich hinaus will? Um 3 Uhr morgens hat Ihre Geliebte bei dem Arzt angerufen, als ob sie von seiner Abwesenheit nichts wusste. Sie hat nur mit der Haushälterin gesprochen. Statt einen Arzt in der Stadt anzurufen, ist sie im Morgenrock zu ihrer Schwiegermutter am anderen Ende des Gartens gegangen, hat sie geweckt und als die beiden Frauen in das Schlafzimmer kamen, war Nicolas tot. Da es auf jeden Fall zu spät war, hat Frau De Pierres keinen fremden Arzt kommen lassen und erst am nächsten Vormittag, um 11 Uhr, ist Dr. Riquet an Nicolas Bett erschienen. Weil dieser schon seit langem krank war, hat er ihn kaum untersucht, ehe er den Totenschein ausstellte. Er hat später die medizinischen Gründe dargelegt, aus denen 80% seiner Kollegen genauso gehandelt hätten. Das hat aber nicht verhindert, dass schon am nächsten Tag Gerüchte im Dorf umgingen. Sind Sie nicht auch bis zu Ihnen gedrungen? Nein. Herr Falcone, Sie kennen das Land besser als ich. Sie dürfen sich also nicht wundern, wenn solche Gerüchte selten denen zu Ohren kommen, die Sie am meisten angehen. Nicht wahr? Und fast nie der Polizei oder dem Gericht. Es hat vieler Monate und gewisser neuer Ereignisse bedurft, damit die Zungen sich lösten. Sie waren doch immer der Meinung, niemand wisse von Ihnen und Josiane. Außer damals, im September am Straßenrand, haben wir uns doch nur im blauen Zimmer getroffen. Mein Bruder und seine Frau haben bestimmt nie etwas gesagt. Es kann uns niemand... Tatsache ist, dass bei der Beerdigung von Nicola das ganze Dorf sie beobachtet hat. Und dass man damals schon voll Mitleid über ihre Frau tuschelte. Das ist nicht möglich. Fragen Sie Ihren Anwalt. Er hat eine Kopie unserer Akte mit sämtlichen Aussagen. Ja, es lässt sich schwer sagen, wie solche Gerüchte entstehen. Aber wenn sie erst einmal aufgekommen sind, dann vermag nichts, sie aufzuhalten. Man hat erst getuschelt, Nicolas sei gerade zur rechten Zeit gestorben und seine Frau müsse sehr erleichtert sein. Und dann hat jemand die Abwesenheit des Arztes in jener Nacht bemerkt. Dr. Riquet fehlte eigentlich nie im Dorfe. Eine Abwesenheit, die für jemanden, der sich des Ladenbesitzers entledigen wollte und glauben machen wollte, dass er einem seiner Anfälle erlegen sei, wie vom Himmel geschickt kam. Wäre Dr. Riquet nämlich gerufen worden, als Nicolas noch am Leben war, hätte er sicherlich eine andere Diagnose gestellt. Es ist auch aufgefallen, Herr Falcone, dass Sie bei der Beerdigung in der letzten Reihe standen. Als ob sie sich von ihrer Geliebten so weit wie möglich fernhalten wollten. Und manche haben gerade in diesem Verhalten etwas wie eine List von ihnen gesehen. In aller Aufrichtigkeit, Falcone, glauben Sie, dass Ihre Frau, Frau Giselle, weniger Bescheid darüber wusste als die anderen? Und dass sie, wie die anderen, auf etwas wartete? Aber wieso? Nein, auf was denn warten? Wie wär's denn, wenn Sie sich an die Briefe erinnerten? Herr Falcone, wenn Ihre Frau nun von Ihren Beziehungen zu Josiane gewusst hätte, hätte sie dann mit Ihnen gesprochen? Eher nein. Nein, das war nicht ihre Art. Sie hat ja auch nie auf die anderen kleinen Abenteuer angespielt, die ich mal da oder dort hatte. Eben. Wenn sie also nichts sagte, kann sie doch alles gewusst haben, nicht wahr? Haben Sie den ganzen Winter Ihre Geliebte nicht wiedergesehen, Herr Falcone? Ich habe sie ganz selten einmal von Ferne gesehen, aber ich schwöre, Ich habe kein einziges Mal mit ihr gesprochen. Haben Sie sie nicht bei Ihrem Bruder getroffen? Im blauen Zimmer? Ach, das schon gar nicht. Hat sie Ihnen nicht mehrmals das Zeichen gemacht? Ich habe es nur einmal gesehen. Vor allem an Donnerstagen vermied ich es, durch die Rue Neuf zu fahren. Aber eines Donnerstags sind Sie doch dort durchgefahren. Wann war das? Das war Anfang Dezember. Ich fuhr zum Bahnhof und habe den kürzesten Weg genommen. Ich habe sofort das Handtuch gesehen. Ich war sehr erschreckt. Aber dann habe ich gedacht, es hinge vielleicht nicht aus Absicht. Sie sind also nicht in die Stadt gefahren, ins Hotel Ihres Bruders? Nein. Haben Sie den Duchesneau vorüberfahren sehen? Nicht auf der Hinfahrt, aber als sie zurückkam. Ich war in meinem Büro, sie sah sicherlich das Licht und ich hörte sie zwei oder dreimal hupen, als sie vorüberfuhr. Hat Ihr Bruder Ihnen berichtet, dass sie im Hotel war? Ja. Können Sie sich an Einzelheiten erinnern, die Ihr Bruder Ihnen gesagt hat? Nein? Wir haben hier die Aussage des Zimmermädchens auf dem Band. 6 Jahre. 6 Jahre bin ich in dem Hotel, seit der jetzige Chef da ist. Da hört und sieht man viel. Das geht einen alles nichts an. Herrn Toni Falcone. Den schönen Toni. Natürlich kenne ich den. Ja, donnerstags. Und Sie auch, die Despierres. Die Josiane Despierres. Na, die hatte doch vor mir gar keine Hemmungen. Manchmal klingelte sie und wollte Wein haben, wenn sie schon halbnackt herumstand. Herr Toni war dann immer diskret im Bad. Nein, an diesem Nachmittag war sie allein. Sie ist gleich ins blaue Zimmer gegangen und hat sich ins Bett gelegt. Dann ist sie wieder herausgekommen, hat mich gerufen und hat mir gesagt, ich müsse unbedingt dem Herrn Toni sagen, sie müsse ihn sprechen. Na, ich traf ihn doch manchmal in der Woche, wenn er seinen Bruder besuchte. Frau Josiane? Na, ein bisschen unheimlich war sie mir ja immer, aber an dem Nachmittag hat sie mir eine richtige Angst eingejagt. Na, wie sie aussah halt, wie sie sprach, wie sie immer wiederholte, Herr Toni und Sie müssten sich unbedingt sprechen. Ja. Nichts zu danken. Hat Ihnen Ihr Bruder nicht so ähnlich erzählt? Ja, doch. Er hat mir geraten, Josiane fallen zu lassen. Lass sie fallen, das sind genau die Worte, die er benutzt hat. Ich habe ihm geantwortet, das sei schon längst geschehen. Und da hat er gesagt, für dich ist es vielleicht aus, für sie nicht. Ja. Herr Falcone, Sie waren bis über Weihnachten fast immer zu Hause. Ja, ich habe im Dezember meist nicht mehr viel herumzufahren. Eben, Sie waren immer zu Hause. Und Sie behaupten, Sie hätten nichts davon gewusst, was bei den Despierres vorging? Gar nichts? Ich wusste durch meine Frau, dass die Alte wieder im Laden war und dass allen Kundinnen aufging, dass die beiden Frauen wie früher kein Wort miteinander sprachen. War nicht die Rede von einem Prozess? Davon habe ich mal in einer Kneipe gehört. Ich muss ja oft von Berufswegen mit den Bauern sitzen und den Schoppen trinken. Da wird dann immer laut diskutiert, aber ich habe mich nicht drum gekümmert. Aber Sie waren über die Situation im Bilde. Na, wie alle. Alle sagten, die alte Despierres, so durchtrieben sie auch sei, habe ein schlechtes Geschäft gemacht und Josiane habe schließlich Oberwasser bekommen. Hat Ihre Geliebte in den 11 Monaten, die Ihre Beziehungen dauerten, Ihnen denn nicht anvertraut, dass sie unter Gütertrennung geheiratet hatte? Ja, zwischen uns ist nie von ihrer Ehe die Rede gewesen. Wir haben so wenig gesprochen überhaupt. Wenig? Sie haben doch über ihrer beider Zukunft gesprochen. Das war uns doch beiden nicht ernst. Josiane auch nicht? Sind Sie sicher? Gestatten Sie mir, Sie daran zu erinnern, dass Josiane schon 2 Monate vor dem Tod ihres Mannes damit rechnete, dass er sterben würde. Vielleicht nicht so direkt, aber sie spielte doch auf seinen Tod an, als sie fragte, was sie tun würden, wenn sie frei wäre. Liebst du mich, Toni? Könntest du mit mir leben? Im Ernst, Toni, wenn ich frei würde, würdest du dich auch von deiner Ehe befreien? Toni, blutet deine Lippe immer noch? Habe ich dir wehgetan? Sag mir, Toni, wenn ich frei würde... Das war am 2. August, nicht wahr? Am 31. Oktober starb Nicolas. Und Josiane war frei. Der Laden in der Rue Neuf, die Häuser, die Gehöfte, der Garten gehören heute den beiden Frauen. Und nach dem Ehekontrakt ist Josiane berechtigt, die öffentliche Versteigerung des ganzen Besitzes zu verlangen, damit sie ihren Teil der Erbschaft erhält. In ihrem Dorf ist viel die Rede davon gewesen, nicht wahr? Ich glaube, ja. Hat man nicht behauptet, die alte de Pierre werde sich nie damit abgeben, auch nur einen Teil ihres Vermögens in fremde Hände fallen zu lassen? Ist das nicht der Grund ihrer Rückkehr in den Laden, den sie jahrelang nicht mehr betrat und dem sie jetzt neben einer Schwiegertochter stand, die sie hasst, mit der sie kein Wort spricht? Die Entscheidung hing doch von Josiane ab. Josiannes Entscheidung hing aber von der ihren ab. Ach, ich wiederhole, was man flüsterte und warum man sie beobachtete. Man wartete auf ihre Entscheidung, Herr Falcone. Die alte de Pierre gehört zum Dorf, sie ist ein Teil von ihm. Und auch wenn man ihr Geiz und Habgier, Rache, was weiß ich, vorwirft, man steht innerlich auf ihrer Seite. Die stolze Josiane hat man ja nie gemocht. Sie gehört zum Schloss, wie sie es selber genannt haben. Sie war was Besseres, Fremdes. Und Sie, Herr Falcone, na, Ihr Name sagt es doch noch, Ihr Vater war Italiener. Er ist in das Dorf eingewandert. Und Sie sind dort nur zur Schule gegangen und dann sind Sie auch noch 10 Jahre weg gewesen. Sie sind ein Fremder. Man hat sich gefragt, warum Sie überhaupt zurückgekommen sind. Worauf wollen Sie hinaus? Auf gar nichts Bestimmtes. Ich gebe Ihnen die Meinung des Dorfes wieder. Die meisten dachten, Josiane werde notfalls mit Beistand des Gerichts den Besitz versteigern lassen und wenn sie erst einmal das Geld hätte, dann werde sie das Dorf verlassen. Mit Ihnen. Herr Falcone, der Mensch, den man am meisten bedauert hat in der ganzen Zeit, war ihre Frau, obwohl sie nur wenig Umgang mit den Leuten im Dorf hatte. Wissen Sie, wie manche sie nannten? Die kleine, sanfte Giselle, die sich vergebens Mühe gibt. Ja, alles, was ich Ihnen heute sage, steht hier schwarz auf weiß. Die Leute haben schließlich ausgepackt. Ihr Anwalt besitzt, wie ich Ihnen schon gesagt habe, eine Kopie der Akte. Er hätte diesen Verhören beiwohnen können, aber mit Ihrer Zustimmung hat er sie lieber sich selbst überlassen. Ich habe ihn darum gebeten. Ja, ich weiß, obwohl ich nicht verstehe, warum. Doch, Sie verstehen. Man beichtet auch nur einem vor einem Dritten. Da wäre mir der Mund noch mehr zugeschlossen als so schon. Man kann sich doch sowieso kaum begreiflich machen. Wollen wir es trotzdem versuchen, Herr Falcone? Besonders jetzt. Herr Falcone, jetzt wollen wir nämlich über die beiden letzten Briefe sprechen. Den vom Ende Dezember und den vom 20. Januar. Warum gestehen Sie nicht in diesem Punkt wie in den anderen die Wahrheit? Es steht doch fest, dass Sie die Briefe erhalten haben. Der Postbeamte kann sie doch unmöglich erfunden haben. Ich weiß nicht, um was es sich handelt. Ich habe hierüber ein Gutachten unseres Gerichtspsychiaters Professor Bigot, der sie ja gründlich über diese Fragen gesprochen hat. Vielleicht darf ich Ihnen auszugsweise hier. Es dürfte sich bei der hartnäckigen Weigerung, den Erhalt der Briefe zuzugeben, weniger um eine plötzlich bewusst werdende Komplizenschaft als vielmehr um männlichen Stolz handeln. Zweifellos ist Falcone schon an jenem Septemberabend am Rande des Wäldchens von der Leidenschaft einer Frau geschockt worden, die er an rasche Erfolge bei einigen Mädchen durchaus gewöhnt, eher als hochmütige Statue zu sehen gewöhnt war. Zweifellos war dieser Schock sehr schmeichelhaft, denn aus den Ereignissen musste es Herrn Falcone deutlich werden, dass Frau Josiane es ehrlich meinte, als sie sagte, sie habe auf ihn, den schönen Toni, schon seit ihrer gemeinsamen Schulzeit mit Liebe gewartet. Die körperliche Abhängigkeit in die Falcone bis zur sexuellen Raserei, naja, weiter brauchen wir es nicht. Könnte es also sein, Herr Falcone, dass Sie aus Ritterlichkeit weder die Briefe noch die Briefschreiberin zugeben wollen? Obwohl Ihr Schweigen außerordentlich belastend für Sie, gerade im Sinne der Mittäterschaft wirkt? Sie haben am Silvestertag einen Brief erhalten und kurz nach Neujahr den letzten. Herr Falcone, wollen Sie hören, was der Postbeamte zu Protokoll gegeben hat? Schlechte Nachrichten, Toni, habe ich ihn gefragt, denn ich hatte ihn noch nie so gesehen. Also ich sage Ihnen, Er wirkte wie ein Mann, der eben sein Todesurteil erhalten hat. Er hat mich angesehen, sage ich Ihnen. Ich bin gar nicht sicher, ob er mich überhaupt gesehen hat. Dann ist er hinausgestürzt, hat sogar die Tür offen gelassen, ist in seinen Wagen und weg. Herr Falcone, der Postbeamte, lügt nicht. Wollen Sie immer noch behaupten, dass Sie die Briefe nicht erhalten haben? Tja, dann Augenblick. Kommen Sie herein, Frau de Pierre. Was? Guten Tag, Toni. Nehmen Sie die Handschellen ab. Toni. Setzen Sie sich. Sie auch wieder, Herr Falcone. Kennen Sie diese Agenda, Frau de Pierre? Ich habe Ihnen schon geantwortet. Ja. Ja, das stimmt. Aber ich muss Ihnen eine Anzahl Fragen stellen, die ich Ihnen schon einmal gestellt habe. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Ihre Antworten zu Protokoll genommen worden sind, was Sie aber nicht daran hindern soll, Ihre Erklärungen zurückzunehmen oder zu berichtigen. Auf den Seiten dieser Agenda sind vor allem zu erledigende Besorgungen, Verabredungen, Zahnarzt, Schneiderin und anderes notiert. Es handelt sich um die Agenda des letzten Jahres. Und die Daten Ihrer Begegnung mit Toni Falcone sind unterstrichen. Ich sehe hier unter dem Datum des 1. September ein Kreuz und die römische Zahl 1. Würden Sie uns bitte sagen, was das bedeutet? Es ist das Datum meines ersten Briefes. Sagen Sie das bitte genauer. An wen haben Sie an diesem Tag geschrieben? An Toni natürlich. Aus welchem Grund? Seit mein Mann am 2. August während der Geschäftszeit den Laden verlassen hatte und in unser Hotel gekommen war, da wusste ich, dass er einen Verdacht hegte und wagte nicht, wieder ins blaue Zimmer zu gehen. Sie machten also nicht mehr das vereinbarte Zeichen mit dem Handtuch? Nein, so ist es. Toni war sehr erschrocken gewesen, als er meinen Mann auf dem Bahnhofsplatz gesehen hatte. Er musste annehmen, dass es zwischen Nicola und mir zu heftigen Szenen gekommen sei. Dass mein Mann seiner Mutter alles gesagt habe und dass man mir nun das Leben schwer mache oder was sonst noch. Dabei hatte ich Nicola gegenüber einen ganz plausiblen Grund für meine Anwesenheit im Hotel erfunden. Erinnern Sie sich noch an das, was Sie in dem Brief geschrieben haben? Genau. Alles geht gut, hab keine Angst. Leugnen Sie immer noch, Falcone. Ja, aber Toni, warum solltest du leugnen? Du hast doch meine Briefe bekommen. Fahren wir fort. Das zweite Kreuz, diesmal unter dem 25. September. Was stand in diesem zweiten Brief? Das war nur ein Gruß. Ich vergesse nicht, ich liebe dich. Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie früher ausgesagt hatten, Sie hätten geschrieben, ich vergesse dich nicht. Nein, ich habe nur geschrieben, ich vergesse nicht. Und was meinten Sie damit? Alles. Unsere Liebe. Unsere Versprechen. Haben Sie gehört, Herr Falcone? 10. Oktober, das heißt 20 Tage vor dem Tod Ihres Mannes, nicht wahr? Bei einem früheren Verhör haben Sie berichtet, was in diesem dritten Brief stand. Bald, ich liebe dich. Was verstanden Sie unter bald? Dass wir uns demnächst wieder treffen könnten. Wieso? Ich war sehr brav gewesen zu Hause, dass Nicola keinen Argwohn mehr hatte. War es nicht vielmehr so, dass Sie wussten, er würde nicht mehr lange leben? Ich habe Ihnen diese Frage schon zweimal beantwortet. Er war schwer krank, konnte ebenso gut noch mehrere Jahre krank sein, wie plötzlich sterben. Das hat uns, meiner Schwiegermutter und mir, Dr. Riquet erst wenige Tage zuvor einmal gesagt. Bei welcher Gelegenheit? Als er einen Anfall hatte. Die Anfälle wurden ja immer häufiger und zugleich vertrug sein Magen immer weniger Nahrung. Wir kommen jetzt zum 29. Dezember, das neue Jahr naht. Ein kleines Kreuz in Ihrer Agenda. Ein gutes Jahr für uns. Ich habe lange nach den richtigen Worten gesucht. Ich wollte doch ausdrücken, dass dieses Jahr uns gehören würde. Was verstanden Sie darunter? Vergessen Sie, dass Nicolas gestorben war? Ach, meinen Sie damit, dass Sie frei waren? Das versteht sich doch von selbst. Und dass es in diesem Falle kein Hindernis mehr gab, dass das Jahr, das da begann, wirklich das Ihre war, das Ihre mit Toni. Es bleibt dann noch ein Brief, Frau Depierre. Der kürzeste, aber bezeichnendste. Er enthält nur 5 Worte. Ja, er lautete, es ist jetzt an dir. Wollen Sie uns so genau wie möglich erklären, was Sie darunter verstanden? Finden Sie nicht, dass die Worte klar genug sind? Ich war frei, wie Sie es selber gesagt haben, sobald die Trauerzeit vorüber war. Einen Augenblick. Haben Sie sich Ihrer Trauer wegen nicht wieder mit Herrn Falcone getroffen? Zum Teil deswegen. Zum Teil auch, weil ich in einem Erbstreit mit meiner Schwiegermutter war und wenn der vor Gericht kam, konnte mir unser Verhältnis schaden. Sie haben also nach Allerheiligen das Handtuch nicht wieder aus dem Fenster gehängt? Doch. Einmal. Kam Ihr Geliebter zu dem Rendezvous? Nein. Sind Sie in das blaue Zimmer hinaufgegangen? Ich habe mich wie gewöhnlich ausgezogen, weil ich überzeugt war, er würde kommen. Und Sie wollten mit ihm sprechen? Wenn ich mit ihm hätte sprechen wollen, hätte ich mich nicht nackt ausgezogen. Gab es denn nichts, was Sie zusammen besprechen mussten? Was? Zum Beispiel, wie er seinerseits frei werden sollte? Das war schon längst beschlossen. Seit dem 2. August? Das war nicht das erste Mal. War abgemacht, dass er sich scheiden lassen werde? Ich bin nicht sicher, dass das Wort gefallen ist, aber ich habe es so verstanden. Hören Sie, Frau Kone. Hast du es Ihnen denn nicht gesagt, Toni? Ich wüsste auch gar nicht, Herr Richter, was daran so außergewöhnlich ist. Es lassen sich doch jeden Tag Leute scheiden und ich liebte Toni schon als kleines Mädchen und ich habe mich nur darum bereit gefunden, Nicolas zu heiraten, weil Toni die Gegend verlassen hatte und ich nicht wissen konnte, dass er zurückkommen würde. Als wir uns wiedergesehen haben, ist uns beiden klar geworden, dass wir für immer einander gehörten. Nein, das ist... Als Sie ihm also geschrieben haben, es ist jetzt an dir, wollten Sie damit sagen? Dass ich auf ihn wartete. Dass es an ihm sei, das Notwendige zu tun. Die Scheidung einzureichen. Ja. Hören Sie gut zu, Herr Falcone, das wird Sie interessieren. Frau Depierre, machten Sie sich gar keine Gedanken über den Kummer Giselle Falcones? Sie hätte nicht lange geweint. Woher wollen Sie das wissen? Liebte sie Ihren Mann nicht? Nicht wie ich. Solche Frauen sind keiner wahren Liebe fähig. Und Ihre Tochter? Eben. Sie hätte sich mit ihrer Tochter getröstet und wenn man ihnen eine kleine Rente aussetzte, hätten sie ein ganz behagliches Leben geführt. Hören Sie, Falcone. Das ist nicht wahr! Nein, das ist doch nicht wahr! Handschellen! Schnell, legen Sie mir Handschellen an! Ich verstehe nicht, Toni, warum du... Bitte, führen Sie Frau Depierre hinaus. Du weißt genau, warum, was du selber gesagt hast. Entschuldigen Sie, Falcone. Aber ich war zu dieser Konfrontation gezwungen. In wenigen Augenblicken, wenn der Weg wieder frei ist, wird man Sie ins Gefängnis zurückbringen. Bitte führen Sie Herrn Falcone hinauf. Herr de Marie, ich habe ein langes Gespräch mit Ihrem Klienten gehabt und am Schluss, ich glaube, die grausamste Konfrontation in meiner bisherigen Laufbahn. Ich möchte sowas nicht nochmal erleben. Es wäre mir lieb, Herr Rechtsanwalt, wenn Sie, wir haben heute Freitag, wenn Sie am Dienstag Falcone aufsuchen würden. Bis dahin haben Sie den Bericht meiner heutigen Vernehmung. Ja, danke Ihnen. Guten Morgen, Herr Falcone. Hoffentlich sind Ihnen die 3 Tage... nicht übermäßig lang vorgekommen. Ich musste dringend übers Wochenende... Naja, so einer kommt ja auch gar nicht mehr raus. Richtig ein bisschen Sonnenbrand. Tja, ich habe die Kopie des Protokolls von Ihrem letzten Verhör mit der Gegenüberstellung mit Josiane Depierre bekommen. Ich müsste lügen, wenn ich Ihnen sagte, dass das gut für Sie aussieht. Diese Briefgeschichte ist eine Katastrophe. Und die Wirkung auf die Geschworenen wird umso schlimmer sein, weil sie die Existenz dieser Briefe geleugnet haben. Stimmt der Inhalt so, wie die Depierre zitiert hat? Ja. Ich habe den Untersuchungsrichter kurz gesehen. Er hat mir zu verstehen gegeben, dass diese Gegenüberstellung für Sie besonders peinlich gewesen sei. Sie scheinen am Ende Ihre Kaltblütigkeit verloren zu haben. Josiane dagegen hat die ganze Zeit eine beinahe heitere Sicherheit zur Schau getragen. Wahrscheinlich wird sie das auch vor dem Schwurgericht tun. Der Untersuchungsrichter hat mir übrigens zugegeben, dass er eine gewisse Sympathie für Sie empfindet. Aber obwohl er Sie nun fast schon 2 Monate beobachtet, ist es ihm noch nicht gelungen, sich eine Meinung zu bilden. Tja, ich glaube, Sie werden heute Nachmittag wieder in den Justizpalast gebracht werden. Wollen Sie immer noch nicht, dass ich dabei bin? Wozu? Also leicht machen Sie es einem ja nicht. Na, wir werden sehen. Wie fühlen Sie sich heute, Falcone? Nehmen Sie Platz. Danke. Ich habe das lange Wochenende benutzt, um die Akte noch einmal gründlich zu studieren. Ich will Ihnen gleich sagen, das Verhör wird heute sicherlich lange dauern, denn wir kommen jetzt zu dem Mittwoch, dem 17. Februar. Würden Sie mir bitte so genau wie möglich sagen, was Sie an jenem Tage getan haben? Am 17. Februar? Ja. Ja. Das war am 17. Februar. Natürlich. Dass Sie mich das jetzt erst fragen, das ist... Tja, das war das Ende. Am 17. Februar. Das Ende von allem. Ist es Ihnen lieber, wenn ich Ihnen Fragen stelle? Ja? Gut. Ist Ihre Frau zur gewohnten Zeit aufgestanden? Ein wenig früher als sonst. Es hatte den ganzen Dienstagvormittag geregnet, sodass die Wäsche erst am Nachmittag getrocknet war. Und sie wollte den ganzen Mittwoch zum Bügeln benutzen. Und Sie? Ich bin so um 6:30 hinuntergegangen. Haben Sie zusammen gefrühstückt? Ist die Rede von Ihren Verabredungen für den Tag gewesen? Versuchen Sie sehr, sehr genau zu sein. Ja. Ich habe hier vor mir die Protokolle aller Verhöre über diesen Punkt, die meine Kollegen von der Gendarmerie schon mit Ihnen angestellt haben. Ich will Ihnen nicht damit drohen. Wir wollen nur sehr... sehr exakt sein. Ja. Ja, ich hatte meiner Frau am Tage zuvor gesagt, am Dienstagabend also, dass es ein arbeitsreicher Tag werden würde. Ich würde sicherlich nicht zum Mittagessen kommen und vielleicht auch nicht rechtzeitig zum Abendessen. Ja, haben Sie ihr im Einzelnen gesagt, was Sie vorhatten? Ich hatte ihr nur von dem Markt in Andasse erzählt, wo mich Kunden erwarteten und von einer Reparatur, die außerhalb meines bisherigen Bezirkes lag, in Boulogne. Naja, verstehen Sie, ich begann ja mein Arbeitsgebiet auszudehnen. Wussten Sie schon, als Sie Ihrer Frau diese Angaben machten, dass sie falsch waren? Das waren sie nur zum Teil. Um 7 Uhr sind Sie hinaufgegangen, um Ihre Tochter zu wecken. Taten Sie das oft? Fast jeden Morgen. Ich weckte sie immer, ehe ich mich wusch und anzog. Ja. Sie haben Ihren besten Anzug gewählt, den Sie sonst nur sonntags trugen? Meiner Verabredung in Poitiers wegen. Mir lag daran, in Garcias Augen wohlhabend zu erscheinen. Ja, auf Herrn Garcia werden wir später zurückkommen. Als Sie wieder hinunterkamen, machte sich Ihre Tochter für die Schule fertig. Ehe Sie nach Ambass und Boulogne fuhren, mussten Sie zur Post und dann zum Bahnhof wegen einer Frachtsendung. Ach, das war wegen einem Kolben, den ich für meine Reparatur in Boulogne brauchte. Sie haben sich erboten, Ihre Tochter in dem Lieferwagen zur Schule zu fahren. War das nicht außergewöhnlich? Hatten Sie an jedem Morgen einen Grund, besonders liebevoll zu ihr zu sein? Nein. Haben Sie Ihre Frau nicht gefragt, ob sie etwas im Dorf besorgt haben wolle? Nein, ich habe es doch dem Inspektor schon erklärt, der mich zuerst verhört hat. Ich war schon an der Haustür, als Giselle mich nochmal zurückrief. Ach, Toni! Könntest du bei De Pierre vorbeigehen und 1 Kilo Zucker und 2 Pakete Waschpulver holen? Ich brauche mich da nicht erst anzuziehen. Genau so hat sie gesagt. Ja, und Sie sind dann mit Ihrer Tochter weggefahren. Sie haben Marianne vor der Schule abgesetzt und sind zur Post. Und dann? Dann bin ich in den Laden gegangen. Wann waren Sie das letzte Mal dort gewesen? Ach, 2 Monate vorher vielleicht. Waren Sie seit dem letzten Brief nicht wieder dort? Dem Brief mit den 5 Worten, es ist jetzt an dir. Nein. Waren Sie erregt, Herr Falcone? Nicht erregt, nein. Ich hätte Josiane lieber nicht gesehen, zumal unter den Blicken anderer. Fürchteten Sie, sich zu verraten? Nee, oh Gott. Ich fühlte mich nicht wohl in meiner Haut. Wer war denn im Laden, als Sie reinkamen? Ja, ich erinnere mich an einen Jungen, auf den ich nicht weiter geachtet habe. Dann eine von den beiden Fräulein Mollard und eine alte Frau, die alle die Schielenden nennen. War die alte Frau de Pierre da? Ich habe sie nicht gesehen. Mussten Sie warten, bis sie an die Reihe kam? Nein. Josiane hat mich sofort gefragt, was ich möchte. Das ist so Brauch. Fast überall im Dorf werden die Männer zuerst bedient. Ich habe ihr gesagt, 1 Kilo Zucker und 2 Pakete Waschpulver. Sie hat sie aus den Regalen genommen und dann hat sie zu mir gesagt... Einen Augenblick, Toni. Ich habe das Flaummus bekommen, nachdem deine Frau schon seit 14 Tagen fragt. Sie ist in dem Hinterzimmer verschwunden und ist mit einem Topf Pflaumenmus von der gleichen Marke, wie wir sie immer zu Hause hatten, wiedergekommen. Ist sie lange weggeblieben? 1 Minute, 2 Minuten? Mir ist das nicht besonders lange vorgekommen. War Josiane de Pierre erregt? Ich habe es vermieden, sie anzusehen. Sie haben sie aber doch gesehen. Sie haben doch ihre Stimme gehört. Wie erschien Ihnen ihre Stimme? Da habe ich doch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Es war ein Tag wie jeder andere. Vielleicht war die Stimme zärtlicher als sonst. War Josiane Ihnen gegenüber manchmal zärtlich? Na ja, das ist schwer zu erklären. Von einer Art Zärtlichkeit würde ich sagen, wie ich sie an manchen Tagen zum Beispiel Marianne, meiner Tochter, gegenüber zeigte, liebevoll oder aufmerksam, das wäre richtiger gesagt. Ein erster Zufall also. Ihre Frau bittet Sie, was ziemlich selten vorkam, wie Sie uns selbst gesagt haben, für Sie in den Laden zu gehen nach Zucker und Waschpulver. Zweiter Zufall, Pflaumenmus, das Ihre Frau alleine isst, wie Sie bereits Inspektor Manny zugegeben haben, hat mehrere Tage im Laden gefehlt. Jetzt ist gerade eine Sendung eingetroffen. Man gibt Ihnen einen Topf mit. Dritter Zufall, auf den Inspektor Manny besonders hingewiesen hat. An diesem Tag fahren Sie nicht direkt nach Hause zurück, sondern zum Bahnhof. Ja, ich hatte mir den Kolben per Eilfracht schicken lassen. Ja, aber das ist noch nicht alles. Der Bahnhof Ihres Dorfes hatte wie alle Häuser 4 Mauern. Die erste liegt zum Bahnsteig hin. Auf der entgegengesetzten befindet sich eine Tür, durch die die Reisenden hereinkommen und hinausgehen. In der dritten ist die Tür, die zum Büro des Bahnhofsvorstehers führt. Und die Nordwand hat weder Tür noch Fenster. Es ist eine kahle, blinde Mauer. Und vor dieser Mauer haben Sie Ihren Lieferwagen geparkt. Wenn Sie dort gewesen sind, müssen Sie wissen, dass das der logische Platz dafür ist. Wie lange sind Sie auf dem Bahnhof oder in der Nähe des Bahnhofs gewesen? Ich habe doch nicht auf die Uhr gesehen. Ich habe mich vergewissern wollen, dass man mir den richtigen Kolben geschickt hatte. Es kommen da ziemlich oft Irrtümer vor. Ach, haben Sie das Paket da ausgepackt? Ja. Im Wagen? Ja. Wo niemand Sie sehen konnte? Fügen wir diesen Zufall den anderen hinzu. Als Sie nach Hause zurückkehrten, haben Sie Ihre Einkäufe auf den Küchentisch gelegt. Ihre Frau nahm im Garten die Wäsche von der Leine und stapelte sie in einen Korb. Sind Sie zu ihr gegangen? Haben Sie sie geküsst, ehe Sie wegfuhren? Das war bei uns nicht üblich. Ich fuhr ja täglich weg und es handelte sich ja nicht um eine Reise. Von der Haustür aus habe ich ihr zugerufen bis heute Abend. Haben Sie ihr nicht gesagt, dass das Pflaumenmus eingetroffen sei? Warum nicht? Sie würde es doch auf dem Küchentisch finden. Sie hat es ja auch. Haben Sie sich nicht noch eine Weile in der Küche aufgehalten? Doch, ja. Wie ich schon gehen wollte, habe ich die Kaffeekanne auf dem Herd gesehen, habe mir eine Tasse Kaffee eingegossen. Wenn ich mich nicht täusche, ist das mindestens der 5. Zufall. Das ist... Warum sind Sie durch die Stadt gefahren? Das war mein Weg. Haben Sie keinen anderen Grund? Ich wollte zu meinem Bruder. Ich sprach immer mit ihm über meine Geschäfte. Außerdem war er der Einzige, der von meinem Verdruss mit Josiane wusste. Sie geben zu, dass Sie Verdruss hatten. Ihre Briefe ärgerten mich. Ist das Wort nicht etwas schwach? Geben Sie doch zu, Herr Falcone, der letzte Brief, jetzt ist es an dir, war doch eine Aufforderung an Sie. Sie konnten ja gar nicht mehr zurück, Sie konnten gar nicht mehr zu Josiane gehen und sagen, ich liebe dich nicht. Denn was hätte sie Ihnen geantwortet? Aber du hast mich doch, Nicolas, töten lassen. Also Ihre Briefe ärgerten Sie nicht, Sie hatten Angst. Worüber wollten Sie denn mit Ihrem Bruder sprechen? Ich wollte ihn vor allen Dingen fragen, was ich Garcia sagen sollte, denn der ist ein vorsichtiger, ängstlicher Mann. Wenn er sich überzeugen ließ, würde ich verkaufen. Wenn er sich nicht in das Abenteuer stürzen würde, dann würde ich bleiben. Erklären Sie mir das näher. Ich kann es nur so erklären, wie ich es auch meinem Bruder gesagt habe. wenn ich Garcia alles verkaufen könnte. Dann würde ich mit meiner Frau und Marianne nach Poitiers gehen und wieder zurück in die Fabrik. Mein Bruder hat das verstanden, als ich ihm sagte, wenn ich bleibe, werde ich nie wieder Frieden finden. Er hat nur gefragt, was ich Giselle sagen würde. Und als ich ihm antwortete, das wisse ich noch nicht genau, aber Giselle würde mir schon glauben, was ich sagte, hat er genickt und gesagt, mach's gut. Er schien beinahe erleichtert, denn er ist von Anfang an gegen meine Beziehungen zu Josiane gewesen. Obwohl in seinem blauen Zimmer... Oh Gott, er ist mein Bruder und Hotelier, oder? Was haben Sie dann getan? Ich habe mich auf dem Markt in Ambas nur kurz aufgehalten und dann bin ich zu meinem neuen Kunden nach Boulogne gefahren. Ja, einen Augenblick. Wenn Sie so Ihre Runde machten, nannten Sie dann Ihrer Frau die Orte, wo sie sie eventuell erreichen konnte? Nein, nicht immer. Bei den Märkten wusste sie, in welchen Lokalen ich sitzen würde. Und wenn ich die Höfe besuchte, da wusste sie auch ungefähr, wo ich gerade war. Über Ihren Verkaufsplan hatten Sie nicht mit ihr gesprochen? Das war ja noch gar nicht entschieden. Ich wollte sie nicht im Voraus beunruhigen. Warum ist Ihnen denn nicht der Gedanke gekommen, ihr einfach die Wahrheit zu sagen? Ihr anzuvertrauen, welche Sorgen Ihnen Ihr Verhältnis zu Josiane machte? Wäre das nicht die bessere Lösung gewesen? Noch dazu, wo dieses Verhältnis für Sie beendet war, wie Sie sagten? Ich weiß nicht. Ich konnte es nicht. Also, wie lange waren Sie in Boulogne? Ja, mein Kunde dort hatte mich zum Mittagessen eingeladen. Um 2 Uhr hatte ich meine Arbeit beendet und bin dann ganz gemächlich nach Poitiers gefahren. Ich hatte Garcia am Samstag zuvor geschrieben, ich würde ihn an der Fabrik abholen. Garcia war mein Meister, als ich dort arbeitete. Ich kam viel zu früh. Ich hätte in seine Werkstatt gehen können, aber dann hätte ich mich mit meinen ehemaligen Kollegen unterhalten müssen. Und so bin ich noch nach Poitiers hineingefahren und in ein Aktualitätenkino gegangen. Wie lange? Och, bis 16:30. Aha. Mit anderen Worten, weder Ihre Frau noch sonst irgendjemand konnte Sie von 10 Uhr morgens bis nachmittags 16:30 erreichen. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ja, wenn aber Ihre Tochter zum Beispiel einen schweren Unfall gehabt hätte. Na, lassen wir das. Sie haben also Garcia am Fabriktor erwartet. Ja, er war durch meinen Brief etwas beunruhigt. Wir sind in die Brasserie du Globe gefahren. Er hat mir von seiner Familie erzählt, dass der Junge jetzt aufs Gymnasium gehe. Und danach habe ich mit ihm über mein Vorhaben gesprochen. Ich wusste, dass er Geld beiseite gelegt hatte und sich eigentlich immer mit dem Gedanken trug, sich selbstständig zu machen. Ich bot ihm ein gut gehendes Geschäft, das Haus, den Schuppen, die Werkzeuge und außerdem eine ganz schön große Kundschaft. Haben Sie ihm gesagt, warum Sie Ihr Dorf verlassen wollten? Ach, nur andeutungsweise. Er hat auch nicht weiter gefragt und er hat sich eine Woche Bedenkzeit ausgewählt. Wie lange hat das Gespräch gedauert? Bis 7:15. Darf ich das Fenster ein bisschen öffnen? Bitte. Zigarette? Ja, danke. Wir sind jetzt fast am Ende, Falcone. Ja, Herr Richter. Sind Sie direkt nach Hause zurückgefahren, ohne irgendwo anzuhalten? Ja, ich glaube, ich bin sehr schnell gefahren. Sonst brauche ich immer ungefähr 1,5 Stunden für die Strecke, aber an dem Tag bin ich sie in weniger als 1 Stunde gefahren. Es war schon dunkel. Sie haben die Lichter des Dorfes von Ferne gesehen. Ist Ihnen nichts aufgefallen? Ja, ich war überrascht, weil in allen Fenstern meines Hauses Licht war, was sonst nie vorkam. Mir ahnte nichts Gutes. Das halbe Dorf war vor unserem Haus versammelt. Dann habe ich den Wagen 20 Meter entfernt geparkt und ging zum Haus. Die Leute traten ein bisschen zur Seite, damit ich hindurch konnte, aber der dicke Schmied hat sich in seiner Lederschürze vor mich hingestellt, die Fäuste in die Hüften gestemmt und hat auf meine Schuhe gespuckt. Als ich über den Rasen ging, da hörte ich hinter mir drohendes Gemurmel. Ein Gendarm, den ich vom Sehen kannte, hat mich empfangen. In meinem Büro saß Wachtmeister Langre. Statt mich wie sonst Toni zu nennen, hat er mich angefahren. Setz dich! Du Lump! Wo ist meine Frau? Wo ist meine Tochter? Das weißt du ebenso gut wie ich, wo deine Frau ist. Im Krankenhaus in der Stadt. Aber jetzt ist sie wahrscheinlich nicht mehr am Leben. Du hast auch gewusst, dass du sie nicht leben wiedersehen würdest. Du Aas, du verfluchter Ausländer. Wo warst du den ganzen Tag? Du hast dich versteckt, was? Du wolltest das lieber nicht sehen. Wundert mich bloß, dass du überhaupt wiedergekommen bist. Hat Giselle einen Unfall gehabt? Einen Unfall? Du hast sie umgebracht und hast dafür gesorgt, dass du nicht dabei warst. wenn es geschehen würde. Jetzt hilfst du hier den Unschuldigen. Gib keine größeren Lügen als diese Italiener. Herr Richter, ich weiß das alles gar nicht mehr genau. Es ist so verworren. Langre hat mir gesagt, die Fräulein Molar hätten Marianne zu sich genommen. Dann kam ein Leutnant der Gendarmerie, der mir auch nicht glaubte. Was haben Sie den ganzen Tag gemacht? Man hat überall versucht, Sie zu erreichen. Wann? Von 4:30 an, als Dr. Riquet uns angerufen hat. Da hat meine Frau einen Unfall gehabt. Ja, sagen Sie, Herr Leutnant, was ist denn eigentlich geschehen? Spielen Sie Komödie? Nein, ich schwöre Ihnen, nein. Seien Sie doch barmherzig und sagen Sie mir, wie es meiner Frau geht. Sie ist tot. Nein. Herr Leutnant, ich will Sie sehen. Ich will meine Frau sehen. Sie werden tun, was wir Ihnen befehlen. Sie sind verhaftet, Antoine Falcone. Ja, warum? Aus welchem ich Grund? Ich stelle die Fragen. Gestehen Sie, dass Sie diesen Topf mit Pflaumenmus hergebracht haben? Ja, natürlich. Hat Ihre Frau Sie darum gebeten? Nein, ich sollte Zucker und Waschpulver besorgen und Josiane de Pierre hat mir das Pflaumenmus mitgegeben, weil Giselle schon seit 14 Tagen danach gefragt hat. Haben Sie den Topf Ihrer Frau gegeben? Ich habe ihn auf den Küchentisch gestellt. Meine Frau war im Garten dabei, die Wäsche abzunehmen. Wann sind Sie zuletzt in Ihren Schuppen gegangen? In den Schuppen? Ja, heute Morgen. Kurz vor 8, um meinen Wagen rauszuholen. Sonst nichts? Und das hier? Kennen Sie das? Die Büchse? Ja, die steht da schon seit vielen Jahren. Was enthält sie? Gift? Wissen Sie, welches Gift? Arsen oder Strychnin. Es stammt aus dem ersten Jahr nach unserem Einzug. Die Ratten waren so lästig und Frau de Pierre... Welche? Die alte oder die junge? Nein, die Mutter. Sie hat mir das Gift gegeben. Es ist das gleiche, das jemand an die Bauern verkauft. Ich erinnere mich nicht mehr. Es ist Strychnin. Wie viel davon haben Sie in das Pflaumenmus getan? Zu welcher Zeit hat Ihre Frau von dem Mus gegessen? Ja, wie immer. Wahrscheinlich um 10 zum zweiten Frühstück. Sie wussten es also? Was wusste ich? Dass sie um 10 von dem Pflaumenmus essen würde. Zweifellos wissen Sie auch, dass das Gift 10 bis 15 Minuten, nachdem man es geschluckt hat, zu wirken beginnt. Kurz nach 10 lag Ihre Frau auf den Fliesen der Küche. Sie ist allein im Hause gewesen, bis ihre Tochter kam, die um 4 die Schule verlässt. Sie hat also 6 Stunden lang im Todeskampf gelegen, ehe man ihr zur Hilfe kommen konnte. Es war gut organisiert, nicht wahr? Ich will sie sehen. Ich will meine Tochter sehen. Das können Sie im Augenblick nicht. Denn dann könnte es geschehen, dass die Menge Sie lynchte. Packen Sie jetzt einen Koffer mit dem Nötigsten, dann kommen Sie mit mir. Da das Gesetz erfordert, dass Sie die Leiche identifizierten, hat man sie dann auf den Flur des Krankenhauses gebracht. Schon in Handschellen, Falcone. Leutnant Jorin hat zu Protokoll gegeben, dass Sie vor der Leiche Ihrer Frau regungslos und stumm mehrere Schritte entfernt gestanden haben. Falcone, ist das nicht die Haltung eines Schuldigen? Ich bin nicht schuld. Aber sie ist durch meine Schuld gestorben. Ich mache die Zuhörer noch einmal darauf aufmerksam, dass ich keine Kundgebung zulassen werde. Die Herren Geschworenen haben für wahr befunden, Josiane de Pierre, geborene Formier, schuldig im Sinne der Anklage des vorsätzlichen Mordes an ihrem Gatten Nicolas de Pierre. Freigesprochen mangels Beweisen an der Ermordung von Frau Giselle Falcone. Die Herren Geschworenen haben für wahr befunden, der Angeklagte Antoine Falcone wird für schuldig befunden des vorsätzlichen Mordes an seiner Ehefrau. Er wird vom Verdacht der Mittäterschaft an der Ermordung von Nicolas de Pierre freigesprochen. Das Gericht erkennt für beide Angeklagte auf die Todesstrafe. Auf Empfehlung der Herren Geschworenen lautet das Urteil auf lebenslängliche Zwangsarbeit. Siehst du, Toni, sie haben uns nicht getrennt. SWR 2 Hörspiel. die Polizei in Rennes. Aber dringend. Ja, hier ist Concarneau, Bürgermeister. Ja, vom Stammtisch im Hotel Admiral. Das ist ja das Einzige, seit ich Bürgermeister. Sie kommen mit der Mittagszug. Bitte? Danke. Damit ich auf dem Laufenden. Das ist alles entsetzlich. Und wenn wir ihm nun Geld? Nehmt euch doch zusammen. Vielleicht haben Sie schon mal was von mir gelesen. Ich glaube kaum. Ja, hier, das ist Le Pommeret. Wenn er bei dieser Geschichte nicht fast seine Haut zur Markte getragen hätte, würde ich ja schwören. Da kommt ja kein Schiff in den Hafen bei dem Sturm. Ja, wer hätte voraus... Ja, ich war ja schon wegen meiner Leber. Muss da gar nicht wieder durchkommen. Emma, einen Doppelten, da du gerade beim Anschinken bist. Und der ja die ganze Stadt. Und der Hund? Ja, diese... Strychnin. Hier kehrt immer uns meist von selbst. Sie kennt unsere kleinen Gewohnheiten. So. Da. Sehen Sie? Da auch. So weiße Körnchen. Finger weg! Ich mach das schon. Was meinen Sie dazu? Das ist keine schlechte Idee. Los, immer einen Kopf! Ich nehme irgendwas. Setz dich. Wie alt bist du? 27 Jahre. Na, setz dich. Was hast du gemacht, bevor du hier Kellnerin wurdest? Ich bin waise. Mein Vater und mein Bruder sind auf See geblieben. Sie fuhren auf dem großen Segelschiff die drei Weisen aus dem Morgenland. Meine Mutter war schon lange vorher gestorben. Ich habe bei La Poste gearbeitet. Hast du einen Freund? Sie haben bestimmt hübsche Mädchen gern. Also, wer von Ihnen? Vor allem der Doktor. Mhm. Bist du seine Geliebte? Hört andere. Was? Ja, aber nicht immer. Zwei oder dreimal, wenn ich Ausgang hatte, ließ er mich zu sich kommen. Das ist ein Mädchen. Und Herr Le Pommeret? Der ist genauso. Da war eine Arbeiterin aus der Sardinenfabrik und das wollte ich nicht. Jede Woche sind andere da. Und Herr Servier? Mit ihm ist es anders, er ist verheiratet. Vielleicht hat er seine Abenteuer in Brest. Hier macht er nur Witze und kneift mich mal in den Po, wenn ich vorbeigehe. Und das geht? Ja, im Winter, da sind sie allein. Aber im Sommer sind all die Fremden hier, das Hotel ist voll. Am Abend sind es immer 10 oder 15, die Sekt zusammentrinken oder in den Villen ihre Gelage halten. Man sieht viele schöne Autos und schöne Frauen. Wir haben dann viel Arbeit im Zimmer genau hier drüber. Erlauben. Der Wirt braucht sich seine Flaschen nur zurückzuholen. Sagen Sie ganz unter uns, wie denken Sie darüber? Anarchisten, nicht wahr? Weiß nicht. Ne, so still wie heute Abend war es in dem Aquarium hier noch nie. Guten Abend. Guten Abend. Die finden bei dem Wetter die Einfahrt zum Hafen nicht. Gute Nacht. Hm. Na, Emma, was war los? Mhm. Gute Nacht, arme Kleine. Solltest du mir nicht sagen, was du weißt? Sei lieber still, du wirst ja doch lügen. Ich will dir Schwierigkeiten machen. Komm, sieh mich mal an. Was ist mit den beiden Flaschen? Hm? Komm, sag's mir. Ich schwöre. Was macht denn mal im Garten? Also, so viel man mir erzählt hat, schlief er auf der Zurück, die zu ihnen ging. In diesem Regen, in meinem Zustand, na. Das würde. Warten Sie vor der Tür, bis ich rufe. Ja. Ich gehe in den Admiralzoll. Brester Tageblatt! Brester Tageblatt! In Concano herrscht die Angst! Unser Mitarbeiter Jean-Xavier verschwunden! Brester Tageblatt! Neue sensationelle Tatsachen über... Ja? Kommissar Maigret? Der Bundes, den niemand kennt, besonders groß. Er scheint keinen Herrn zu haben und... Emma, gib mir einen Cognac. Hier, lesen Sie noch den Schlüsselartikel. Ich weiß nicht, mein Herr. Ich bin nicht auf dem Laufenden. Wollen Sie, dass ich den Herrn Kommissar rufe? Oder ist unterbrochen? Wer war's? Pariser Zeitung, glaube ich. Der Mann. Und verfasst? Ah, nein. Ohne Unterschrift. So. Und Sie veröffentlichen... Dann fragen Sie am besten nochmal. Ich glaube nicht. 300 oder 400 Francs wie immer. Was Sie denn halten? Und der Hund? Nicht mehr da. Nein, der war plötzlich weg. Seien Sie bloß keine Gäste. Emma! Komm mal zu mir, Emma. Doktor heute Nacht nicht hinausgegangen ist. Ich schwöre ihn, ich glaub's nicht. Er hat Angst. Woher kennt dich der gelbe Hund? Ich weiß nicht. Ich habe ihn niemals gesehen. Was werden Sie tun? Nichts. Obwohl Sie... Sie sind noch jung, Leroy. Haben Sie interessante Abdrücke in der Villa des Doktors entdeckt? Ich habe alles ins Laboratorium geschickt, die Gläser und die Konservendosen. Ich habe sogar... Bleiben. Er hat Angst. Nur Angst. Es ist jetzt 4 Uhr. Ich rufe mich warten lassen. Ich verstehe überhaupt nicht. Ich komme heute Abend noch in den Admiral. So geht es ja nicht. Jawohl. Nervöser. Ich bin nicht mehr gesehen worden. Wo kann man ihn hinlegen? Dieser verfluchte Költer. Auf dem Hof ist... Also, mein Bild ist gestreift. Na, ich werde morgen sehen. Sagten Sie nicht, dass Le Pommeré noch mal kommt, Doktor? Ich weiß nicht. Haben Sie das Manuskript des Artikels aus dem Bastard-Tagblatt? Ich habe es gerade erhalten, liegt auf meinem Zimmer. Der Text ist mit der linken Hand geschrieben, kein Poststempel. Der Brief ist direkt in den Kasten der Zeitung geworfen worden. Nix. Na, wollen wir nach dem Hund sehen, Laurent, ja? Wäre mir mein Stück ruhig, mein Alterchen. Ich bin's bloß. Ein bisschen mehr Stroh könnte der ihm unterlegen. Ja, ja, armes Hallo? Hallo, Petit Parisien? Fräulein Germain, schnell an den Pressestenografen. Hier ist Vasco. Hallo, Fräulein Jeanne, fix. Die Affäre in Concarneau. Unsere Voraussagen waren richtig. Hatten Sie mit dick gedruckt, der Schrecken herrscht in Concarneau. Emma! Herr Kommissar, ich habe nichts angerührt. Ich weiß Gott genug gewarnt. Nun ist Mauer tot. Soll das nur endlos... Besser, wenn Sie endlich schlafen gehen. Oben in Ihrem Zimmer. Und schließlich... Gute Nacht, Emma. Hinbleiben! Oder ich schieße! Herr Kommissar... Kennen Sie sich in Tätowierungen aus? Wieso, hatte er welche? Ja, ich habe sie nicht. S. S. Herr Kommissar, Herr Bürgermeister ist unten, der will Sie sprechen. Rasur ist beendet, ich komme. Fest zu nehmen, Gedenken. Emma, ein Federhalter und Tinte bitte. Alles nur Bluff. Hier bitte, Herr Maigret. Haftbefehl gegen Dr. Ernest Michou, Leiter der Grundstücksverkaufsgitter. Alles, was Sie nach dem Geschehen für notwendig finden, ist ein meiner Im Grunde hat dies jetzt kaum etwas auf sich. Darum möchte ich auch jetzt erst frühstücken. Emma! Emma, bring mir schwarzen Kaffee. Na, freust du dich? Ach, Herr Kommissar. Glück zu verhindern. Sie haben mich in Sicherheit vor diesen... Sind Sie abergläubisch, Herr Kommissar? Aber Sie einen angenehmen Tod haben. Hüten Sie sich vor gelben Hunden. Verstehen Sie? Erzählen Sie mal weiter. Erstaunt. Und dann taucht ein gelber Hund auf. Ein anderer Freund verschwindet, Brian Le Pommeré. Und der gelbe Hund. Er muss mir da... Ich habe voller Angst. Ich bin ein kranker Mann. In den 3 Tagen, in denen Sie mich beobachtet haben, wünschte ich mir leid. Sie wissen wahrscheinlich schon, dass ich gar nicht Doktor bin. Ich habe nur ein paar Semester Medizin studiert. Und dann habe ich meiner Mutter im Grundschulunterricht. Und dann dieses Leben hier. Ja, ich habe gemerkt, dass Sie unserem Freundeskreis im Hotel hatten zweifelhafte Figuren. Emma hat ihnen gewiss erzählt, dass ich ihr Liebhaber gewesen bin. Zu dumm, nicht wahr? Ja, man erzählt sowas nicht jedem. Ich muss mich setzen, Herr Kommissar. Ja, bitte. Jedem, der kommen könnte, dass er es ist. Der Mann mit dem gelben Hund. Der Verrückte, der Mörder. Setzen Sie sich hin. Und seien Sie ganz ruhig. Wir sehen uns wieder. Wachtmeister! Verstehen Sie mich genau. Niemand außer Ihnen betritt die Zelle. Sie werden ihm sein Essen bringen und alles, was Opfer sein wird. Ja. Sie sind mir für sein Leben verantwortlich. Das weiß ich eben nicht. Auch ich habe ja den Eindruck, dass... Sehen Sie mal, wie hübsch der Hafen jetzt aussieht. So ein bisschen... ...den Überfall auf sich erfunden hat. Sie haben doch das Auto gesehen. Die Blutflecken sind ja Tatsache. Na gut. Was Le Pommeré betrifft... Haben Sie da auch was erfahren? Ja. Paris hat mir noch gesagt, er lasse sich seine Anzüge nur in Brest machen. Aber obwohl er sie selber putzen musste. Zum Todlachen. Warum? Hat er ein Geständnis abgelegt? Nein. Emma, zwei Pernod. Des Jägers dem Wild gegenüber. Emma? Und Ausgang. Ich? Na schon gut, mein Wieso, Herr Maigret? Emma macht jetzt ihren Kaffee. Stehlen Sie Ihr Rechnungsbuch. Bin im Zimmer des Doktors. Sehen Sie, stimmt. Das hier auf dem Löschblatt stammt von Emma. Ihre Schrift. Haben Sie einen Spiegel? In meinem Zimmer. Na los, schnell. Hier, was soll ich? Geben Sie her. Sehen Sie? Dich sehen. Uhr. Unbewohnt. Unbedingt. Nur zu klopfen. Tür. Gehen. Komm um 11 Uhr in das unbewohnte Haus. Unbedingt. Du brauchst nur zu klopfen. Dann werde ich dir die Tür aufmachen. Das hat Emma geschrieben. Im Zimmer des Doktors? Dann wäre sie... Langsam, langsam, mein Lieber. Bringen Sie das Rechnungsbuch. In 2 Stunden ist es dunkel. Stecken Sie Ihren Revolver ein. Aber mach nur, wenn sie in Gefahr kommt. Sonst bleibst du vor der Tür und lässt sie nicht heraus, bis ich komme. Oder nach dir schicke, klar? Jawohl, Herr Kommissar. Entschuldigen Sie, dass Rektor Lucas gegeben hätte vom Quai des Orfèvres. Ich freue mich, Chef.